aber gern. Oh, das, guck mal, mit aber gern haben wir es jetzt geöffnet sozusagen. Aber gern ist das Erste, was auf Band ist? Das hört sich sowieso gut, aber gern. Aber gern. Schönen Gruß an aber ist das. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Na, man ist ja so raus mit der Zeit. Ja, und auch so im NDR ist ja... Das ist was anderes, da schreibst du dir Texte und liest die vor. Gibt's ja auch beim Podcasten, wir haben ja diesen neuen Kurz-Podcast. Also freisprechen ist enorm selten. Bei dir vor allem. Beim Radio. Ach so, ich wollte gerade sagen, also du und aufgeregt. Du machst das ja auch noch nicht so lange, klar, da ist man frisch. Darum geht's nicht. Ja, ich weiß, was du meinst, mir geht's die ersten 5 Minuten vorher auch immer so, also obwohl ich das jetzt auch schon lange genug mache, aber... Und live ist nochmal was anderes, finde ich. Also diese Vorstellung, dass in wenigen Sekunden die ganze Sache live geht, also die richtig alle sofort zuhören und man nicht irgendwie sagen kann, ach, das piepsen wir nachher raus, selbst wenn man es nicht macht. Ja, ich weiß, was du meinst. Allein die ja. Möglichkeit zu haben, es rauszupiepsen, ist irgendwie Ach guck mal, Leak fehlt Komfort. Heute, das ist schade, der ist bestimmt traurig, dass er nicht dabei ist. Zeit für den Sandmann, der Satz hat noch eine andere Bedeutung. Konnte Leak sich schon wieder nicht entscheiden, welchen Bulli er heute nimmt? Aber Sandmann ist doch schon eine Stunde rum, also... Ja, naja, der Spruch fiel ihm wohl ein. Ach, wir fangen jetzt einfach mal. Wir sind ja auch jetzt zeitmäßig ganz gut. Wo ist denn jetzt mein... Das ist interessant zu sehen. Ich habe das ja noch nicht wir machen sehen das können, dieses, wie das genau funktioniert. Dieses primitive, einfache... Mhm. Dann muss man Flash natürlich. Das ist das Einzige, was noch stört bei 1000 Mikes. Willkommen bei 1000 Mikes. So, und jetzt spiele ich erstmal die Anfangsmelodie. Zu starten. Du bist live an Die Air. Hören wir aber nicht. Da zeigt sich das, dass ein Headset kommt über den Sandtisch. Ja. So kombiniert hatte ich es mal, fand ich nicht so. So, jetzt sagen wir schönen guten Abend. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen rumklicken, damit wir alles auf dem richtigen Bildschirm haben. Damit wir alle was lesen können. Noch kein Kommentar, ist keiner da? Ja, kommt bestimmt noch. Ja, bevor wir vorstellen, wer heute da ist, obwohl das brauche ich heute glaube ich gar nicht, machen wir wieder unsere Kommentare nochmal kurz. Habe ich bei dir auch auf dem Zettel übrigens. Wir haben schon 10 Ratings ja, bei iTunes. Ja, das Gebattle hat es gebracht, wir haben jetzt 10 Ratings bei iTunes. Also ist ganz wichtig, Punkte sammeln ist ja für Kescher immer extrem wichtig. Ich sehe noch immer keinen Kommentar. Schreibt mal irgendeinen Kommentar, damit wir wissen, ob ihr auch da seid. Hast du schon mal verglichen? Es gibt ja auch so den ein oder anderen deutschsprachigen Geocaching-Podcast neben unserem. Habe ich gehört. Nee. Soll es geben. Haben die auch Ratings? Ich weiß gar nicht. Ja, wenn Statistik so wichtig ist, dann müssen wir uns mit den anderen vergleichen. Geh mal ein Stück dich daran übrigens. Wie ist das bei dir? Weißt du das? Habt ihr? Ich stelle dich trotzdem jetzt nachher vor. Habt ihr Ratings bei iTunes? Ich glaube ja. Also wir haben relativ früh Ratings bekommen, unter anderem von Ficky. Haben wir uns sehr gefreut, weil der uns sehr gelobt hat. Ich glaube, der hört uns gar nicht. Ich glaube, Ficky, nee, das wäre mir aufgefallen. Also wir folgen dem auch irgendwie, aber komme nicht rein, sagt Rischka Andy. Wie, hört uns jetzt gar keiner da draußen oder was? Ist kaputt gemacht. Jetzt muss ich erstmal gucken. Verbindungsfehler? Er macht keinen Scheiß. Nee, an sich sind wir online. Jetzt müssen wir einen Moment warten. Hört uns überhaupt irgendwer? Geil, das haben wir jetzt, ein Jahr machen wir das jetzt live und heute haben wir mal einen Sondergast und dann kriegen wir jetzt keine Verbindung. Bekommen wir auch einen Verbindungsfehler. Ja, ich mal die Ohren nur zu. Ich klicke jetzt mal auf Mithören. Ich hoffe, das gibt keine allzu böse Rückkopplung. Und, hörst du was? Bei mir auch, bei mir auch. Ja, bei mir ist auch leider alles rot. Hallo all, ich auch nicht. Super, ich lege mal auf. Willkommen bei 1000 Mikes. So, du bist live on air. Jetzt habe ich neu verbunden. Ich habe auch einen Ausschlag hier. Also nicht ich, aber das Telefonding. Ich bekomme auch nur Verbindungsfehler. Tja, das ist ja riesig. Oh, was kriegst du auch nur? Ja, ich habe auch einen Verbindungsfehler jetzt. Wir prüfen, muss ich mal dazu schreiben. Was soll das denn jetzt? Ich befürchte, die haben uns 1500 User freischalten wollen und haben uns dabei gerade platt gemacht. Riesig, nee, Interceptor wird recht haben. Wir sind schon über die 4500, die man uns freigeschaltet hat. Und mehr gehen jetzt nicht. Was ein Fuck, ey. Wir arbeiten dran. Wo muss ich denn hier klicken? Da unten abschicken. Ja, mit Zoom ist das immer ein bisschen nachteilig. Ja, das ist ja echt ein Hammer. Du hörst aber noch nichts, ne? Nein. Was mache ich denn noch? Ich mache mal das ganze, dieses Fenster ja sowieso nicht. Ich kann noch mal alles dicht machen hier. Ihn hier müssen wir dicht machen. Halt den nicht. Was soll das bringen, den hier dicht zu machen? So, nochmal. Plopf. Super, jetzt habe ich hier auch das Riesending. So, Webtelefon. Ist doch nicht zu glauben. Ich kann es ja echt nicht fassen. Willkommen bei 1000 Mikes. Bla bla. Bitte drücke so. Bis live on air. Ich bin wieder live on air. Hörst du jetzt was da oder kriegst du immer noch Verbindungsfehler? Ich klicke neu. Ja. Verbindung wird hergestellt. Ja. Von lila wird es jetzt gelb. Ja. Wir haben bis jetzt. Und rot, Verbindungsfehler. Wir haben so um die 350 Zuhörer. Die haben uns tatsächlich aus Versehen offensichtlich den Kanal gekappt. Spitze. Das ist ja eine super Idee. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen improvisieren. Ey, was ein Scheiß, ey. Ja, Zwischenmahlzeit. Überall verschleißen jetzt die F5-Tasten. Ja, du kannst doch da kommentieren, ne? Ja. Schreib mal rein, sie sollen einen Moment warten. Wir müssen jetzt mal eben improvisieren, weil uns offensichtlich, hätte ich bloß nicht gefragt, ob sie uns die Zuhörerschaft erhöhen, ey. Titel. Die schweigende Mehrheit. Was ein Kacke. Eieiei. So, wollen wir mal was gucken. Okay. Jetzt sind wir da connected. Bisschen laut sind wir da jetzt connected. Na klar, weil ich da normalerweise ganz andere Einstellungen verwende. Oh, scheiß was, ey. Die haben uns mit Sicherheit, die wollten uns 1500 Leute freischalten und haben bestimmt einen Fehler gemacht. Dadurch haben sie uns mal eben ganz gekappt. So. Grandios. Jetzt müssen wir mal zwei, drei Kleinigkeiten machen. Hamsterfutter fällig. Ja, der ist gut. So. Okay. My Playlist. Das heißt, da müsste ich doch jetzt eigentlich playen hier, oder? Konserve morgen. Bin ich jetzt drauf hier oder nicht? Ja, ich muss nämlich hier den Sound sofort mal abschalten, sonst höre ich mich nämlich die ganze Zeit selber. Zack. So, dann müssen wir jetzt tatsächlich mal was anders machen. Wo brauchen wir das denn? Das hat der Debo dir aber auch gefickt eingeschädelt. Ne? Da hat er neulich so einen Zweit-Podcast zum technischen Experimentieren aufgemacht. Der hat schon mal still und heimlich geübt, um das heute dann live zu machen. Genau, und jetzt schreiben wir mal, dass sie da hinkommen sollen. Was ein Scheiß. Die haben mit Sicherheit irgendwas falsch gemacht da. Ich weiß nicht was, aber sie haben was falsch gemacht. Das kannst du jetzt, glaube ich, nicht kommentieren, weil du nichts sendest. Aber deswegen, fuck. Yep. Wie kriegen wir denen jetzt Bescheid gesagt? Na, du musst nochmal senden. Ja, ich muss tatsächlich nochmal auf die Sendegeschichte gehen. Ist ja fast völlig unkompliziert diesmal, ne? Insgesamt läuft ja rund, ey. Wobei das Tempo, in dem das Debugging hier vor sich geht, beachtlich ist. Da ist der Programmierer jetzt verbunden. Dass man sich auf Windows-Oberflächen so schnell bewegen kann. Jetzt lenkst du ihn aber böse ab. Bisher war er noch ganz gelassen, trotz der Probleme. Nee, ich bin da nicht so der große Windows-Fan. Also, und Windows 8 schon ehrlich gar nicht. So. Auch da noch abschicken. Und hier kann ich jetzt, glaube ich, das auch nochmal abschicken. Notlösung. Heute bla. Post-Message to da und da und da. So, jetzt müsste es so langsam überall ankommen. So. Da wir jetzt schon 24 Zuhörer haben, scheint das ganz gut zu klappen. Wenn ihr hier kommentieren wollt, dann müsst ihr euch tatsächlich so einen kostenfreien Gast-Account machen. Boah, guck mal, das ist hübsch. Hier siehst du, wie die dazukommen, Marco. jetzt kannst du sehen, wie die Hörer so dazukommen. Jetzt müssen wir mal so einen Moment warten, weil ja, was ja eigentlich viel großartiger ist, man kann ja ein wunderbares Monitoring hier betreiben und kann sagen, wenn ich zum Beispiel den und den Namen erwähne, zack, 3 Hörer weg. Ja. Ne? Oder wenn ich das in das Thema anspreche, 4 Hörer dazu. Dann kann man ganz klar steuern, was man sagt und was nicht. Ja. Das habe ich aber mal ausprobiert. Das macht dich völlig kirre, weil du wirklich siehst, wie die Leute reagieren. Halte ich gar nicht mehr so viel von, seitdem ich das mal ausprobiert habe. Ja, es ist nicht gut für die künstlerische Freiheit. Man ist ja harmoniesüchtig, aber faszinierend ist das schon. Wir warten jetzt mal so ein bisschen ab. Bleiben wir jetzt hier? Ja, Intersendendorf fragt gerade. Ja, wir bleiben jetzt hier, weil 1000 Mike schlicht nicht funktioniert. Die haben versucht, uns möglichst viele Zugänge freizuschalten und dabei scheint was schiefgegangen zu sein. Und deswegen machen wir das heute mal hier. Ist jetzt alles ein bisschen kurzfristig und viele werden sich jetzt ein bisschen ärgern, dass sie vielleicht hier noch gar keinen Account haben und noch nicht schreiben können. Aber eine andere Chance haben wir. Falls vorhanden, man kann sich mit einem Facebook-Account anmelden. Ja, genau. Ihr könnt euch hier mit Facebook-Account anmelden. Und zack, postet das Ding irgendwas auf meinem Facebook-Account. Huah. Das ist mir jetzt in diesem Moment gerade mal egal, aber ansonsten bin ich da auch sehr vorsichtig. Ja, das stimmt, da hast du natürlich recht, das könnte natürlich, keine Ahnung, was der wirklich macht. Ju, ich bin auch dabei, ja, hallo. Das heißt, wir haben, ja, hier haben wir auch keine Beschränkungen, deswegen probiere ich ja mit dieser Notlösung eh schon eine Weile rum. Hab schon gedacht, wir haben ab Stunde 0 4500. Nee, ich gebe es mal zu, ich habe vorhin geguckt, wir haben nämlich eine kurze Benachrichtigung gekriegt, wir lagen aber schon zum Start bei über 300, also es war schon sehr üppig da. Jetzt sind wir so bei 45 Leuten hier. Wir warten jetzt nochmal so ein kleines bisschen ab, bevor wir so langsam da reingehen, damit wir erstmal die Leute noch wechseln lassen können. Ja, geht doch ganz gut ab jetzt hier. Ja, Rischka Andy kommt an, dein Test. Rikscha, nicht Rischka. Mensch, also, dabei hatte ich schon hier, hatte ich schon als Gast in der Sprechstunde. Schön, dass es eine Alternative gibt. Das stimmt. Ich bin jetzt auch sehr froh, dass ich mit dieser Alternative schon mal rumprobiert habe und wir jetzt irgendwas haben, worüber wir senden können. Das könnt ihr gar nicht glauben, wie froh ich darüber bin. So, dann warten wir noch ein bisschen. 49 sind jetzt hier, aber ich weiß auch nicht, wie genau die Anzeige ist und wie oft die aktualisiert wird. Da steht nämlich 47, da steht 50. Kriegst du eigentlich schnell fest, dass es hier halt? Kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn ich mir die Wände so angucke. Ja, hier senden wir tatsächlich in Stereo. Es könnte sein, dass es tatsächlich jetzt ausnahmsweise mal halt und du sitzt da auch noch anders, obwohl du hast noch gar nicht erzählt so viel. Ja, Jungs, das mit dem Hall kenne ich. Das liegt aber, das ist kein Witz, das liegt tatsächlich nicht mal an dem Keller, was ja schön wäre, weil den Hall habe ich auf der Konserve später automatisch nicht, weil irgendwas ist da immer noch, da müssen wir heute mal mit leben, weil wir heute diese neue MixLR-Geschichte ausprobieren. Na super, in den Kommentaren wird schon unser Gast gespoilert. Nein, jetzt ist verraten worden. Jetzt machen wir trotzdem erstmal unsere Vor. Wir haben ja schon, wir müssen ja nochmal neu anfangen, weil wir ja nichts gehört wurde. Also wir fangen nochmal an mit ein paar Kommentaren, die wir vorweg ja immer machen, bevor unser Gast dran ist. 10 Ratings bei iTunes. Bei iTunes, also jetzt bin ich aber völlig von der Rolle. Ich glaube, jetzt musst du das machen. Wir haben gebettelt und ihr habt uns ein paar Ratings bei iTunes gegeben. Vielen Dank dafür. Was haben wir noch? Es hört gar nicht mehr auf zu flattern. Weißt du, vor einem Jahr haben wir es doch schon mal ausprobiert, da kam kaum was. Ja. Und jetzt haben wir 5 Euro Reihengewinn gemacht im Dezember. Also ist ein neues Mischpult, falls fällig, wenn das so weitergeht. Dann habe ich ja schon fast die Getränke wieder raus für heute Abend. Ach ja, stimmt. Ja, Marco hat heute hier, da müssen wir nachher mal ein Foto von. Ich brauche ja mal ein Foto für jeden Podcast. Ich wollte eigentlich nicht mehr die Fotos von den Leuten klauen, also nehmen wir mal eigen. Ne? Müssen wir nachher noch ein Bild von machen. Wir haben jetzt hier Mate stehen, die ich persönlich jetzt nicht anrühre. Ich habe die einmal probiert und bin am Mund ausspülen gegangen. Und Fritz Cola, die werde ich mal probieren heute. Okay, was wollen wir machen? Wir wollen es mal kurz fassen, weil die werden alle böse, wenn wir unseren Gast nicht bald auch dazu nehmen. Warum druckst du hier Zeilen mit aus, die du dann wieder durchstreichst? Ja, das ist der Laserdrucker. Der Laserdrucker macht aus dem Link von Google Docs tatsächlich einen durchgestrichen. Cool, ne? Ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass der Tetraeder offensichtlich jetzt beklettert werden darf, offiziell. Irgendwo ging das durch die Medien. Ich habe das nur so am Rande gesehen. Also es gibt da so eine Seite, die heißt www.ruhr-tourismus.de. /bottrop/tetraeder.html. Also wir packen das auch in die Shownotes. Und da steht auch drin, dass die da gar kein Problem mit haben. Hat mir irgendwer nämlich zugemailt. Fand ich echt interessant, weil der Tetraeder doch viele Leute reizt, da hochzuklettern. Vielleicht sollten wir auch mal mit unserer Strickleiter rein. Jetzt schauen wir mal, wann so ein anspruchsvoller T5 denn das erste Mal gemogelt wird. Ja, das kommt bestimmt auch noch. Gut, das ist schon ein D5-Podcast. Das stimmt. Wir haben heute den ersten D5-Podcast Deutschland. Nein, weiter. Wir suchen immer noch Gäste für die Sprechstunde, nur mal am Rande. Also wer Lust hat, einfach mailen oder über irgendeinen der üblichen Kanäle. Das kennt ihr besser als ich. Wir überlegen immer noch ein Mystery-Event im nächsten Frühjahr zu machen. Weiß ja. Ich, hatten wir noch mal drüber gesprochen, wollten wir dieses Jahr sogar machen. Aber wir sollten das für nächstes Frühjahr tatsächlich mal ins Auge fassen. Die Leute scheinen da doch interessiert zu sein. Also vielleicht kommt da was, sagen wir es mal so. Also ich hatte so ein Kletter-Event, so ein für regionales uns noch. Ja, wir mit Karabiner die Leiter auch. Und da wolltest du noch einen Hinweis loswerden, damit du nicht mit Muggeln aufs Schiff musst. Das machst du selber. Ich sag jetzt nämlich Heike mal eben wie einen Kaffee Bescheid. Also unterhalt mal eben. Okay. Der Alex hat sich ja wirklich schnell bemüht und rangesetzt, eine Erweiterung für die Nordseetaufe zu schaffen. Die Samstagstour war ja innerhalb von einer halben Stunde oder einer doch ganzen Stunde ausverkauft. Ich glaube, das hat nur eine ganze Stunde gedauert, weil der Server einfach nicht mehr hinterhergekommen ist. Und er hat jetzt eigentlich die gleiche Tour wieder organisiert für den folgenden Sonntag, den 14. April. Und bis jetzt sind nur 75 Leute angemeldet. Nur ist gut. Naja, ich habe nicht gedacht, dass der die insgesamt zusammenkriegt. Aber ich hoffe, das werden noch ein paar mehr. Denn er muss ja 150 wohl hinbekommen, wenn ich das noch richtig im Hinterkopf habe, damit die Tour wirklich steht, wenn es die gleichen Bedingungen sind wie am Samstag. Und der Rest wird dann von der Reederei über eigenes Marketing aufgefüllt, damit wir dann das Schiff vollkriegen. Mit Muggeln. Wer will das schon? Und deswegen sollten wir doch zusehen, dass wir noch ein paar Leute beisammen bekommen, damit wir dann das Schiff voll haben mit Keschern. Wann ist das? 14. April. Also guckt ihr bei geocaching-nordfriesland.de. Genau. Sucht doch nach Tante Schweiger, die findet ihr schon. Also, wer kennt Alex Schweiger nicht? Also der Irre hat es tatsächlich geschafft, fast zwei Schiffe nach Helgoland vollzukriegen. Irgendwie ist es schon gestört, dass das funktioniert. Ich will es auch nicht begreifen, aber ich ziehe echt einen Hut davor. Also seht zu, dass ihr das zweite Schiff auch noch vollkriegt. Die Touren lohnen sich immer. Waren bis jetzt immer großartig. Ich finde es ganz schön mutig, dass er das so gemacht hat. Also die erste Tour war ja schon mutig, das so zu organisieren, wenn man überlegt, dass dieses Schiff doch nicht so günstig ist und er dann ordentlich verhandeln musste mit der Reederei, um das hinzubekommen. Und unser Gast beschwert sich schon, wir müssen jetzt hier umschenken. Also lobt mir den Schwager nicht zu viel, dann hebt er wieder ab, aber geht hin und fahrt auch auf dem zweiten Schiff mit. So können wir es, glaube ich, zusammenfassen. Hat der Gast dann da was missverstanden? Das heißt hier Schweigende Mehrheit. Wir laden eigentlich nur einen ein, damit wir wen zum Angucken da. Und das bleibt jetzt so. Also wir kommen jetzt zu unserem Gast, weil ich glaube, sonst bringen uns auch unsere Zuhörer bald um. Obwohl lange noch nicht alle da sind, sehe ich, wenn ich die Anzahl sehe. Ich hoffe, die schaffen das aber alle noch. Ja, wer kennt ihn nicht? Und ich habe vor diesem Podcast, ich glaube, vor dem Podcast haben noch nie so viele was über diesen Gast geschrieben oder überhaupt über einen Gast geschrieben oder gefragt oder gemacht und getan. Um es jetzt noch mal einmal ganz kurz klarzustellen, wir machen heute ganz normalen Schweigenden Mehrheit-Podcast mit dem Sandmann von den Dosenfischern. Also nochmal ganz langsam, nicht mit den Dosenfischer bei dem Sandmann oder ähnliches, sondern bei der Schweigenden Mehrheit mit dem Sandmann. Jetzt müsste aber auch der Letzte das durchschaut haben, hoffe ich. Ja, damit begrüßen wir Tom. Schönen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin im Podcast-Keller, endlich. Ja, und wir gehen jetzt essen und und du sprichst für uns, habe ich so gedacht. Nee, ist ja kein Monolog, ist ja Wieso, wir haben doch schon erzählt, den Rest kannst du jetzt machen. Ja, ich muss noch mal ein bisschen nachregeln, ich sehe schon. Ich habe mich extra nicht vorbereitet, weil ich im Vorfeld ja gehört habe, dass Jörg besonders darauf achten will, dass ich ihm nicht wieder das Gespräch aus der Hand nehme und nur euch irgendwelche Sachen frage. Ja, ich wollte hier echt einen Zettel anhängen, lass den Sandmann reden, aber das habe ich. Aber du bist weiter weggegangen jetzt. Der Sandmann müsste etwas lauter sein. Ja. Ich kann das nochmal umstellen. So ist gut, so ist wunderbar. Mann. Wir sind ja alle aufgeregt. Guck mal, wir haben jetzt das erste Mal einen Profi hier und müssen uns mit dem rumschlagen. Jetzt geht's aber los hier. Ja. Also für alle, die sich jetzt noch fragen, nein, aber ist jetzt nicht mit. Der genießt noch ein bisschen die Ruhe, bevor es wieder losgeht. Ich habe ja gefragt, wir dürfen es ja sagen. Wir dürfen es hier verkünden. Eigentlich können wir danach direkt Schluss machen. Nächste Woche geht es dann auch mit den Dosenfischern wieder los. Dann gibt es auch mal wieder News. Also besser kann es doch eigentlich nicht laufen. Gibt es doch endlich wieder mal einen anständigen Podcast. Ja, wobei ich natürlich einschränken muss. Also das mit den News, das wird ein bisschen dauern, weil wir selbstverständlich alle Leute, die uns jemals mit Informationen versorgt haben, mächtig vor den Kopf gestoßen haben, indem wir jetzt ja doch abgetaucht sind und wirklich wenig von uns haben hören lassen. Insofern gibt es der Informationen zurzeit natürlich nicht so irre viele, aber ich glaube, wir müssen auch erstmal für all die, die das heute Abend nicht hören, ganz viel erzählen einfach. Ja, klar. Also aber, so Dinge, die uns passiert sind, wie es weitergeht mit der CD, denke ich, wird ein paar Leute interessieren und so. Mit Sicherheit. Also, ne? Also Kram. Also insofern wird das noch nicht so newslastig, sondern sicherlich eher selbstreferenziell werden. Ich glaube, ihr könnt auch zur Stunde schweigen. Die sind froh, wenn auf dem Dosenfischer-Homepage mal wieder. Ja, ich glaube, du haust da ein bisschen, ich glaube, dass du da ein bisschen über die Stränge schlägst. Nee. Es ist am Ende, ist es ja doch etwas, was Menschen konsumieren, was sie in ihrem Alltag begleitet. Und wenn es das eine Weile nicht tut, glaube ich, dann ändert sich auch das Verhältnis dazu. Es ist ja nichts, was man braucht zum Leben oder so, sondern das ist halt ein Teil Entertainment irgendwie, ein Teil. Oder? Wie begreift ihr euch da? Da täuschst du dich aber gerade. Ich war jetzt gerade in Berlin, weil ich mir die Berolina endlich mal angeguckt habe. Den Stammtisch da. Genau, und dann war ich gerade mal in Göttingen. Und überall war mit so ziemlich am Anfang die Frage, was mit euch so ist. Weil die natürlich auch viele wissen, dass wir uns ja jetzt ewig kennen. Wobei ich den natürlich... Wirklich schon ewig, ne? Ja. Geocaching-Jahren. Ja. Jetzt streicheln sich hier die Silberrücken wieder gegenseitig. Ja. Na, von dir habe ich die allererste Coin meines Lebens bekommen. Marco. Junge, wir haben Ostorosno gemacht, da wusstest du noch nicht, was Cashen ist. Du hast mich eingeführt in die wunderbare Welt der Coins. Mich gelehrt, sie zu ignorieren. Finanziell zumindest. Obwohl, so viel später hast du, wann waren wir denn in Buxtehude? Das war nicht so viel später. Ich wollte gerade sagen, also kennst du ihn eigentlich auch schon ewig. Und auf jeden Fall kennen wir uns ewig, deswegen haben auch echt viele gefragt. Also ich habe ja, wir haben ein bisschen vorher schon gesprochen. Habe ich auch schon gesagt, dass ich eigentlich dachte, dass ihr jetzt so ein bisschen das Risiko habt, schon sehr lange weg zu sein, aber gar nichts. Und du siehst ja, guck im Chat. Also ich gebe zu, ich hatte enorme Entzugserscheinungen. Also es war so, dass das Ganze war vielleicht 3 Wochen, vielleicht auch 4 Wochen. Na schön, muss man schon sagen. Also ne, dass so 2 Termine in der Woche plötzlich frei waren und man nicht sicher wusste, was man mittwochs macht, war 4 Wochen lang echt ganz nett. Ne, abgesehen von den traurigen Hintergründen. Aber so für einen selbst, ne, der man so gefangen ist in seinem Hamsterrad, war das echt mal eine Abwechslung. Und danach ging es echt los. Oh, fehlt einem was, ne? Oh. Ja, das nahm auch ganz böse Züge an. Also ich kann da, ich bin echt so ein bisschen so ein unangenehmer Zeitgenosse geworden. Weil so dieser Podcast und diese Kommunikation mit Abba einmal die Woche, die hat auch unglaublich geerdet, habe ich gemerkt. Oder die erdet mich. Ne, es ist einfach, wir sind eben nicht Menschen, die klassisch befreundet wären, sondern sind zwei, die einfach total gut miteinander arbeiten können. Und deswegen haben wir viele Reibereien, viele Dinge, die so eine neue Sicht ins Leben bringen. Das macht es aber spannend. Vieles, was milder stimmt auch. Mhm. Und ich habe gemerkt, das fehlt total. Ich habe dann natürlich versucht, weil ich habe ja das Glück, dass meine Arbeit das ist, was ich sowieso total gerne mache, habe dann versucht, das in der Arbeit auszuleben. Da bist du ja beim Ende abhängig von Aufträgen. Das heißt, was dann passiert, ist, dass du unwillig wirst, wenn du mal einen Auftrag nicht kriegst. Dann wirst du so ein bisschen patzig und doof. Weißt du? Und bei uns ist es ja auch immer so, es sitzen ja viele um den Futtertrog rum. Mhm. Und wenn du den guten Auftrag nicht kriegst, hat ihn wahrscheinlich jemand anders gekriegt. Und wenn du dann so anfängst, dem gegenüber patzig zu werden, oh, das ist dir so, also mir war das so peinlich. Ich habe, glaube ich, eine ganze Woche lang bin ich rumgelaufen und habe mich entschuldigt bei Leuten. Nee, ist auch immer noch nicht schön. Also jetzt habe ich gestern mit Abba zusammengesessen, jetzt ist vieles wieder schön, aber so, ha. Ja, das kann ich mir vorstellen. War komisch. Ist das nicht auch noch was anderes? Ich meine, der Job, klar, aber Podcast, ich finde, gerade wenn er so wäre wie dein Job, wäre er ja langweilig, da brauche ich keinen Podcast. Ich finde, das ist immer noch was anderes so als Radio und Fernsehen. Ich meine, ist doch freier, oder? Absolut. Absolut. Es gibt bei uns ja die 2:30-Regel, also es sind ganz wenige Sachen länger als 2:30. Ja. Also wo sich die beiden Ebenen gefunden haben, war der Ulmer Podcast, den ich zwischengeschoben habe. Da war ja im Prinzip die Produktionsweise Radio. Ja. Ne? Ja. Du nimmst also O-Töne und verbindest sie mit im Studio gesprochenem Zeug und baust daraus etwas, was dann hinterher einen Eindruck machen soll. Und das hat mich auch locker mal, glaube ich, 9 Stunden gekostet. Auf die Länge. Ne, weil du musst ja alles Material mehrfach hören und gucken, wie du es zusammenbastelst. Hörte man aber auch. Das hat furchtbar Spaß gemacht. Es war super geil, sonst hätte ich ja die Zeit nicht investiert. Aber es ist nicht das, was man leisten könnte. Niemals. Und die Form wiederum, ich habe ja jetzt auch solche Podcasts entdeckt, hier so eine Quassel-Podcast, so eine Personality-Podcast. Das heißt eigentlich auch, wir sind da kein Quassel-Podcast. Nee, da muss ich jetzt, einen kleinen Bogen schlagen. Ich hatte ja immer, als wir angefangen haben zu podcasten, habe ich mich immer gefragt, warum sollte das jemand hören? Da sitzen sich ja zwei Menschen gegenüber und reden auch nicht immer in geraden Sätzen das, was ihnen in den Kopf kommt. Wie ne? sagst du das? Was ist daran attraktiv, habe ich mich immer gefragt. Und jetzt habe ich halt, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Tim Pritlove und Holger Klein entdeckt. Also ein Radiokollege und ein Podcast-Profi. NSFW. Genau, also Not Safe for Work ist der eine Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre, auch wenn er sehr lang ist. Für meinen Geschmack ein bisschen zu lang. Was ich aber extrem schätze, ist Tobi Bayer aus Hamburg zusammen mit Holger Klein in Vrindt. Wer redet, ist nicht tot. Realitätsabgleich. Ja. Ein fantastischer Podcast. Macht, Klangqualität macht was aus. Ja. Und meinungsstarke Typen. Und das, jetzt weiß ich, warum man solche Podcasts mögen kann. Also fetzt einfach. So Leuten zuzuhören, die man sympathisch findet, fetzt. Also Stimme ist auch wichtig, das merke ich immer wieder. Ich habe Podcasts, die ich inhaltlich wirklich gut finde, die ich aber nicht mehr höre, weil ich die Stimme, also bei Frauen ist es extrem schwierig, finde ich. Also es gibt wenig Frauen, die wirklich eine gute Podcast-Stimme haben. Jetzt wäre ich wieder gekreuzigt, aber es ist so, wenn die so eine hohe Stimme haben, dann ist das schwierig, das im Auto oder auch gerade mit Kopfhörern. Ja. Jetzt sagt der Heckenländer gerade, dass ich Not Safe for Work und Holgi ja schon lange kenne. Das stimmt, ich folge ihm schon eine Weile bei Twitter, aber die Podcasts waren mir immer so, gerade wenn ich dann 2 Stunden, 3 Stunden gesehen habe, absolut zu viel. Da bin ich gar nicht erst rangegangen. Ja. Aber jetzt war das Defizit, wie gesagt, so groß. Und ich bin nach Ulm gefahren. Das war auch ein ganz wichtiger Anlass. Ich bin nach Ulm gefahren, hatte eben einfach genug Zeit. Und da habe ich viel Holgi gehört. Also ich kannte ihn ja, aber jetzt höre ich ihn auch. Ja, also ich, wie gesagt, die beiden, ich höre sie ja auch. Bloß ich muss sie auch in Kombination hören. Holgi alleine ist mir, das kann ich ganz schwer beschreiben. Also dann ist er mir manchmal zu sehr Stammtisch. Also nicht immer, aber manchmal. Und zusammen finde ich sie genial, weil sie sich einfach ergänzen. Das ist genau das, was Tim so ein bisschen fehlt, dieses spontane Loslachen und ähnliches. Das bringt dann Holgi rein und umgekehrt. Ja. Also ja, finde ich eine klasse Kombination. Also ja, aber wie es immer so ist, Holgi entspringt oder entspricht dem Stammtisch, an dem ich auch sitzen würde. Weißt du, ja, das ist manchmal nur Meinung ohne Hintergrund. Ja, ja. Aber der Hintergrund ist ja auch die Sozialisation des Menschen. Ja, klar. Und da habe ich den Eindruck, dass der an bestimmten Stellen seines Lebens ähnliche Menschen getroffen hat wie ich und daraus dann die gleichen Haltungen entwickelt hat, die ja nicht immer reflektiert sind, also nicht immer sozusagen auf Fakten begründet sind, aber die man so mit sich rumschleppt. Na gut, das lebt er ja. Also das weiß man, wenn man ihn hört und wenn einem das nicht gefällt, dann sollte man es gleich lassen. Also genau. Das ist ja aber bei beiden auch so. Also ich, wie gesagt, ich höre sie auch super, super gerne, gar keine Frage. Und das mit den Stimmen kann ich auch nochmal unterstreichen. Hoaxilla ist dieser Podcast mit dem Mann und der Frau, die immer so Mythen auflösen. Ja, ne? Ja. Ah, komme ich nicht ran. Nee, habe ich probiert. Danke, das ist inhaltlich furchtbar interessant. Bin ich nicht der Einzige. Aber so, die als Typen gefallen sie mir nicht. Also sie sind nicht so. Ja, man kann, also ich kenne sie jetzt nicht persönlich, ich kann es ja nicht einschätzen, aber es kommt so rüber. Ich weiß, was du meinst. Es geht nicht als Typen, sondern so. Um Himmels Willen, das sind bestimmt tolle Leute. Genau, es kommt merkwürdig rüber. Ich hatte Mail-Kontakt mit denen, weil die hier in Hamburg so ein Podcast-Cluster mal überlegt hatten. Also hatten sich die ganzen Podcaster hier in Hamburg getroffen, da hatte ich Mail-Kontakt mit ihm. Also super nett, super freundlich. Aber von der Stimme her habe ich vorher auch gedacht, oh, das klingt arrogant. Ich weiß es nicht, ob er das ist, um Gottes Willen, ich kenne sie beide ja nicht. Aber die konnte ich auch nicht. Ich habe 3, 4 gehört. Thematisch war es auch nicht schlecht, aber nee. Also schön finde ich eigentlich, dass Holgi manchmal so austickt, als wenn man D-Buddy so eine wasserdichte Filmdose verkaufen will. Ich beherrsche mich ja mittlerweile ein bisschen. Das hatte Tommy vorhin auch gefragt, ob ich milder geworden bin. Nee, milder nicht, aber ich habe irgendwann akzeptiert, ja, warte, aber ich will es beschreiben, warum. Ich habe irgendwann akzeptiert, dass man so ein, Bildungsauftrag ist nun so ein dummes Wort dafür, aber im Prinzip, wenn mir da draußen wirklich ein paar hundert Leute zuhören, dann überlege ich doch schon mal, ob ich wirklich alles bringen muss, was ich vorgebracht habe, um das mal so zu formulieren. Ja, wobei, also es ist ein bisschen schade, du hast mir jetzt so meine, ich wollte so mal in so eine ganz harmonische Stimmung, ne, wenn wir gerade so beieinander sitzen und alles ganz harmonisch ist, wollte ich mal so eine spitze Frage einwerfen. Das hast du jetzt leider kaputt gemacht. Aber nein, es ist ja, ich weiß nicht, wer dich länger kennt, der weiß, dass also Milde ganz sicherlich keine Gemütslage ist, die man dir zuordnet. Milde. Doch, Altersmilde steht hier gerade in dem Chat. Ne? Also, das ganz sicher nicht. Und eher auch, also ich habe dich eher als furchtbar bissig kennengelernt und spontan, aufbrausend, sich ereifernd, ja. Also so sehr, auch sehr gepackt, sehr emotional gepackt. Also emotional soll auch Gott sei Dank endet das, war das ja nie so, dass du nachtragend warst oder so. Mhm. Also habe ich es nicht erlebt. Also, nee, ist auch nicht, ne, so. Aber wenn, also du kannst dich schon super über Kleinigkeiten aufregen. Ja. Und dass du seit du diesen Podcast machst, so dermaßen freundlich bist, das irritiert mich, in der Tat. Ja, aber da kann ich dir wirklich sagen, woran es liegt. Also ich brauche es immer noch auf. Ich, wie gesagt, letztens auf Facebook hatten wir gerade wieder richtigen Kleinkrieg. Und da wäre ich dann auch richtig sauer. Und das werde ich auch nie ganz abgewöhnen. Ich möchte tatsächlich so ein bisschen Altersmilde kriegen. Aber also ich erinnere zum Beispiel, ne, das haben ja ganz viele nicht mitgekriegt, weil es ja dann im digitalen Nirvana verschwunden ist. Ich erinnere an diesen einen Kommentar, auf den ich dir bei uns, ne, also Jörg hatte bei uns kommentiert, der Kommentar hatte eine bestimmte Wirkung auf mich und die habe ich versucht in einer Mail zu reflektieren. Ne? Ich habe versucht, sehr sachlich zu bleiben oder auch, ich habe meine Worte unglaublich abgewogen in Mail, ne, weil ich wirklich keinesfalls irgendwie in Streit geraten. Ich wollte nur sozusagen kurz erklären, wie Dinge wirken und warum ich glaube, dass du manchmal in Streitereien gerätst, in die du gar nicht rein willst. So, wo du immer denkst, was soll das jetzt? Ich will da eigentlich nie rein, aber ja, so, ich weiß, was du meinst. Ne? Und was passierte? Debo, die bat mich, den Kommentar zu löschen. Ne, also. Ja, wenn er so missverständlich. Und auf einmal bist du so freundlich. Wo er so missverständlich war. Nee, die Freundlichkeit. Nicht zu mir bist du immer freundlich. Ich meine ja die öffentliche Figur, Debo. Ich wollte sagen, die Freundlichkeit. Ich meine die öffentliche Figur, Debo, die ist. Bis auf wenige bleibt das. Sehr freundlich geworden. Nee, da glaube ich, täuschst du das. Also ja, in dem Podcast, ja, das ist wahr. Aber das ist auch so ein Leben. Vielleicht hat Marco einfach einen guten Einfluss auf dich. Das kann auch sein. Weil er gar nicht redet, muss ich so viel und dann geht das dadurch verarbeitet. Nein, aber wir wollen auch nicht über mich reden. Du fängst nämlich schon wieder an, das Gespräch umzudrehen. Entschuldige bitte. Ich habe mir das aber aufgeschrieben. Diesmal bist du dran zu reden. Aber dass ich heute so ein bisschen außen vor bin, damit habe ich schon festgerechnet bei euch. Dass du was? Dass ich so ein bisschen außen vor bin heute. Sollst du aber nicht sein. Nein. Wir haben uns ja auch lange nicht gesehen. Okay. Stell mal vor, du würdest jetzt auch noch so viel reden wie ich. Wir würden uns ja nur noch behacken. Nee. Da muss ich aus Erfahrungswerten, das können die Hörer natürlich nicht wissen, auch sagen. Tom sagte mal, er redet so viel, stimmt gar nicht. Ich war mal mit Pixel und ihm unterwegs und ich glaube, wir wussten gar nicht, ob du noch lebst. Pixel und ich haben 3 Stunden am Stück geredet und er ist brav hinterhergegangen. Das war schon recht komisch. Guck mal, da kommt schon wieder gleich die Frage, wird der nächste Dosenfischer-Podcast live gesendet? Also sagen wir so, ich bin durch Not Safe for Work und Vrindt und auch durch euch ein bisschen angefixt. Also mir gefällt dieses Prinzip immer besser. Das, was Tim Pritlove da macht, auch technisch finde ich hochinteressant. Ja. Also ich glaube, ich werde mich mit aber mal ein bisschen reinstürzen in diese Welt der Streaming-Server und diesen ganzen Kram. Also mich interessiert das sehr mittlerweile. Bei euch hätte ich so diese Bedenken, ob das zum Format passt. Gar nicht mal zu euch oder so, das glaube ich schon. Aber ich glaube, man muss sich sehr disziplinieren, mit den Kommentaren irgendwie umzugehen. Ja. Absolut. Also ich merke schon, ich würde hier am liebsten jetzt sofort auf ganz viele Sachen antworten, aber das bringt ja den Gesprächsfluss durcheinander. Ja. Also da muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich. Ja. Ansonsten, warum nicht? Also, naja, ihr macht so mehr News, also in der Richtung. Und da bist du ja doch mehr Vortragen. Klar, unterhaltet ihr euch auch, aber bei uns ist ja nun wirklich, wir haben überhaupt keine wirklichen Leitfaden. Wir haben hier unseren Fragebogenzettel, den wir sowieso irgendwie immer ignorieren. Und dann der Chat ist ja bei uns im Prinzip der vierte Gast. Deswegen passte das auch von Anfang an, haben wir gleich gemerkt, das machen wir nicht mehr ohne, das passt wie Faust aufs Auge. Bei euch, ihr habt ja 2-3 Mal live gemacht. Mhm. Deswegen wusste ich überhaupt erstmal, dass das. Und ich meine, ohne nachtragend zu sein, ne? Ja. Du hast dich darüber beschwert, dass das nicht gut war. Ich finde das auch heute noch nicht zum Format. Also, ich habe das auch bei unseren News gleich zu Marco gesagt, deswegen haben wir die News relativ schnell eingestellt. Das passt nicht zu live dann, weil das lenkt mich dann ab, weil bei News will ich was rüberbringen. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob das bei euch, ihr wart ja auch selber aber nicht, hatte ich das Gefühl, ja, ihr hattet Bock auf live, aber so richtig zufrieden wart ihr aber auch nicht. Nee, weil es natürlich, wie gesagt, sehr, sehr ablenkend ist. Also man muss vielleicht an bestimmten Stellen noch ein bisschen strikter sein. Ja. Aber was ich herausfordernd finde, ist zum Beispiel, dass auch die genannten Podcaster mit Live-Elementen arbeiten, also sozusagen hier von ihren Endgeräten irgendwas abfahren, irgendwelche Sounds, durchaus auch mal ein YouTube-Video laufen lassen, wo du dann beim Ton dabei bist, das finde ich alles hochinteressant. Und wie man das zusammen, also selbst wenn es dann nur aufgezeichnete Konserve ist, aber wie man das alles zusammenkriegt, darüber will ich mir jetzt mal über Weihnachten Gedanken machen. Das also Endgeräte haben wir jetzt genug, weißt du, also eigentlich müsste es ja gehen, dass man der Laptop nimmt auf, mit dem iPad spielt man Sachen ab, zum Surfen hat man auch noch, ne? Also es müsste ja eigentlich funktionieren mittlerweile. Ja, okay. Man ist ja keine 18 mehr. Ich muss mal einmal hier dazu sagen, ja, es geht nachher auch noch ums Geocachen. Wir müssen natürlich jetzt, wenn schon ein Podcaster da ist, auch mal darüber sprechen. Also, ne, wir werden heute beides behandeln. Kann ich verstehen, für den Geocaching-Podcast heute etwas themenlastig, aber da müsst ihr halt beleben bei uns, das ist halt einfach so. Ich wurde eben zu Hause bei der Abfahrt auch noch belächelt, was die Technik angeht. Ich habe ja jetzt hier so ein Windows 8 Notebook auf dem Schoß und weil ich ja letztes Mal diese Verbindungsprobleme mit dem Netzwerk habe, habe ich als Sicherheitslösung in der Tasche auch noch ein Windows 7 Netbook. Nicht schlecht, stimmt. Schattenredaktion ist übrigens ein sehr schönes Wort, bringt der Herr Heckenländer gerade. Also der Chat ist eigentlich ja nichts, wovon man sich ablenken lassen sollte, sondern eigentlich eher etwas, was dem Gesamtding Podcast dient. Ja, ne? Ja, weil klar, alle, die live dabei sind, hören eben nicht nur, sondern bekommen Hintergrundinformationen, bekommen URLs, die du selber gar nicht tippen kannst in der Zwischenzeit. Ja. Großartig. Ja, da haben wir natürlich mit dem Interceptor, der ist ja, ich bin immer Verrückte und der sitzt da wirklich und schreibt 2,5 Stunden tatsächlich. Also wenn ich aufhöre und auf Stopp drücke, habe ich 5 Minuten später die Shownotes vom Interceptor. Mhm. Wo der ernsthaft super, alles geil mitgeschrieben hat. Echt toll. Da fällt mir gerade ein. Aber da Arbeit genau, wollte ich sagen. Reinsteckt. Lieber Interceptor, schick mir nochmal per DM oder so deine Adresse. Wir wollen dir da nochmal vor Weihnachten auch mal was zukommen lassen. Und ich sag, so ein Interceptor hätte ich auch gern. Du siehst also. Nee, Moment, das ist unser Leben. Interceptor. Aber ihr fangt mir nicht an. Ach doch, Mittwochs ist schlecht, da hast du nur Zeit. Ihr müsst einen anderen Tag Livestream machen. Oder wir müssen uns zeitlich abstimmen. Ja, jetzt müssen wir nicht nur mit den Gästen einen Termin finden. Okay, aber lass es. Wir müssen tatsächlich die Technik besprechen, nachher nochmal, das ist tatsächlich. Also wozu man, bevor wir zum Geocachen übergehen, noch was sagen kann, ist, also ob der Dosenfischer-Podcast so wieder anfangen wird, wie er aufgehört hat, das wissen wir einfach noch nicht. Also Abba und ich haben natürlich auch gemerkt, also wir haben uns verändert in der Zeit, da sind ja auch ein paar Dinge passiert, gerade für Abba. Und wir überlegen halt auch, was jetzt möglich ist und was uns am allermeisten interessiert daran. Oh, das finde ich. Und Mails vorlesen war okay, also haben wir gerne gemacht. Es war ja mehr als das, aber wir waren ja sehr, sehr abhängig von unseren Mails, die wir bekommen haben. Ob wir nicht vielleicht auch mal weniger Themen und dafür ausführlicher, mehr Gäste, ich weiß es noch nicht. Aber wir arbeiten dran. Weihnachten ist eine gute Zeit dafür. Ganz ehrlich, freut mich sehr. Also ich stehe es ein. Also wir beide kennen es lang genug, dass man da offen reden kann. Ja. Also ich habe euch zum Schluss tatsächlich nicht mehr gehört, weil mir jetzt zu viel Mail vorlesen war. Weil das konnte ich mir auch aus Facebook und ähnlichem saugen. Und da fehlte mir auch der Geocaching-Anteil. Das war mehr so, ja, man wusste dann, welche News es über die Woche gab, aber. Wobei Ersteres, finde ich, nicht das Argument ist, weil so ein Podcast ist ja, finde ich, perfekt für Menschen, die eben nicht die Zeit haben, Facebook, Twitter, all den ganzen Kram zu verfolgen. Oh, Heike kommt. Ja. Wir kriegen jetzt gerade Kaffee, deswegen ist unser Gast jetzt so entspannt. Ich muss kurz. Die unsichtbare Heike ist so lieb. Ich habe weiter kein Gespräch, Heike, aber ich will dich wenigstens. Wir sagen der unsichtbaren Heike jetzt mal einfach mal Hallo und hoffen, dass sie jetzt nicht unhörbar bleibt. So, jetzt sag mal einmal Hallo hier. Da kannst du in das Gelbe sprechen oder so. Gelbe? Ja, so hört dich keiner. Du musst schon dich dran. Na. Ja, grüß dich. Wie schön, dich zu sehen. Tut sie so aus. Das könnt ihr nicht sehen. Jetzt brauche ich nur noch einen Öffner. Oh, einen Kaffee gibt's auch. Toll. Also heute sind wir auch wieder sehr orientiert. Ich finde froh, dass wir einen Podcast machen. Beim Radio wären wir nicht schon entlassen worden. Nee, beim Radio würde man Menschen wie uns so richtig gar nicht auf den Sender lassen, ohne, ohne dass sie. Ja, aber anders, meine ich. Also ja, ich weiß, was du meinst, klar. Es gibt diese Formate gar nicht mehr. Also außer jetzt Fritz mit dem Blue Moon oder so. Schade, ne? Schade. Ist fast ausgestorben. Ich hoffe, das kommt eigentlich wieder. Nee, es wird sich einfach ins Netz verlagern. Das ist ja unsere Chance. Deswegen sind ja Leute, wenn ich jetzt sehe, wie unfassbar populär Quassel-Podcasts à la Pritlove sind, ne, oder Holgi, das ist genau diese Gegenbewegung. Das sind die Leute, denen das 2 Minuten Gespräch und dann ist es ganz sicher zu Ende. Ja. Nicht mehr reicht. Nicht nur die Quassel-Podcasts, auch die mit Inhalt. Also Pritlove macht auch welche, wo es wirklich um Inhalt geht. Finde ich grandios, weil du einfach Informationen kriegst du 2,5 Minuten einfach nicht untergebracht. Und da kommt dann mal persönliche Meinung von Wissenschaftlern dazu oder ähnlich. Das macht ja die Würze so. Soll ich ihm das Screenshot davon schicken? Ich gebe es zu, ich höre die ja auch fast unterbrochen. Das ist schon, ja. Ich weiß nicht genau, ob ich den Gedanken zu Ende geführt hatte eben, aber ne, diese Podcasts mit Mail vorlesen, in Anführungsstrichen, sind ja genau für die Leute gut, die sich eben nicht die Zeit haben, sich im Netz oder auch die Lust haben, immer zu im Netz rumzutreiben und den neuesten Klatsch und Tratsch zu lesen. Dass wir das tun, hat ja damit zu tun, dass wir es nachher später in ein Mikrofon sprechen. Na, ich mochte das Format vorher lieber, wo von euch beiden mehr da war. So, das war zum Schluss, ihr beide fehltet in dem Podcast. Ihr hättet auch wer anders so ein bisschen lesen können. Das ist der Teil, was mir so ein bisschen fehlt. Aber wir warten das ja gespannt ab. Ihr habt ja jetzt Pause gemacht. Und dann hören wir uns das einfach mal an, wie es da weitergeht. Ich glaube, da kommen dann auch alle. So, jetzt gehen wir aber weg vom Podcast. So im Live-Podcast einen anderen Podcast kritisieren, ist aber auch... Welchen anderen? Nichts. Welchen anderen? Wir uns gegenseitig können wir doch auch. Wir sind ja auf Schlag weiter, also zur Not können wir das ja hier alles klären. Wir haben ja keinen Videopodcast, also anspucken können wir uns, ohne dass das einer bedient. Nein, also ich glaube, dafür kennen wir uns echt lang genug. Wir haben zu den Ostoroschno fast als FDF damals zusammen gemacht. Und damit kommen wir jetzt auch endlich zum Geocachen. Und jetzt stellt Marco mal so ein, zwei Fragen, damit ich mir endlich einen Öffner für meine Fritz-Cola suchen kann. So, jetzt machst du. Wollen wir tatsächlich den normalen Fragebogen anfangen? Wie der Name zustande kommt, kann man sich fast denken. Du arbeitest beim NDR. Du musst eigentlich was mit diesem Original-Sandmann zu tun haben. Der Original-Sandmann ist erstmal aus dem DDR-Fernsehen und ist jetzt beim MDR gelandet, beim Mitteldeutschen Rundfunk. Insofern gibt es da überhaupt keinen Zusammenhang. Aber MDR und NDR, das sind doch Nachbargebäude, oder? Nein. Nee, das eine ist Erfurt und furchtbar korrupt. Also hier, das ist doch hier, weißt du doch, beim MDR sind doch immer so diese Skandale hier. Der Sportchef ist rausgeflogen wegen Korruption. Das ist ja nichts, was ich mir ausdenke, sondern es stand ja in der Zeitung, es waren ja Skandale. So, dann, ja gut, wir haben Frau Heinze hier, die mit den Spielfilmen, das war auch nicht so schön. Aber ich war als das Geocachen in mein Leben kam, war ich noch bei der Diakonie-Pressesprecher. Insofern, den Zusammenhang gibt es nicht, genau, 30-Stunden-Job, super, eigenes Büro. Indem man während der Arbeitszeit einen Podcast hören konnte, auch spannend. Na, vor allem einen recherchieren konnte. Ja. Man hatte genug Zeit, also... Darf ich jetzt, aber mein Arbeitgeber hört, glaube ich, nicht zu, mein Ex-Arbeitgeber. Der Name Sandmann war tatsächlich so, ich hatte dieses schon oft benannte Bürgerblog mit ABBA gestartet, oder beziehungsweise gab es schon, aber mit ABBA habe ich es betrieben vor allem. Schwerin hieß das und handelte so um die Seltsamkeiten in der Provinz, handelte von den Seltsamkeiten in der Provinz. Und da hatte ich mich mit meinem Namen Tom angemeldet, den ich ja sonst ganz viel benutze, sozusagen im Leben. T-H-O-M. Und hab dann aber gemerkt, dass es cleverer wäre, dort anonym zu posten, weil ich zu dem Zeitpunkt noch woanders gearbeitet habe und da hatte ich Informationen, ne, wo nicht klar sein sollte, dass ich die habe. Und dann, ich brauche jetzt schnell einen Namen. Ja. Und so kam Sandmann. Bei Geocaching war Sandmann natürlich schon weg, dann kam das SN dazu. Das war wann? 2007. Ich habe 5 Jahre Geocaching und 5 Jahre Podcast dieses Jahr. So spät habt ihr? Wir sind erst seit 7 dabei. Also aber schon seit 6, aber ich seit 2007. Wir haben den Ostoroschen irgendwie im November 2008, oder? Januar 2008. Im Frühjahr haben Januar wir 2008. Ja, genau. Januar 2008. Januar war das? Ja, es war. Ach, stimmt, es war ein warmer Tag. Na, warm würde ich es nicht nennen, aber. Aber doch, für Januar war es den einen das Jahr, ja, kann ich mir entsinnen. Wir haben es lag Schnee, ich meine. Ja, wir sind auch ewig rumgelaufen. Nee, Schnee hatten wir Schnee. Ja. Ja, und es war total kalt. Ich weiß, dass Ado am Ende mit einer Regentonne da seine Würstchen morgens um 4 immer noch gebratet. Ein bisschen verrückt war der ja auch. Also, und wir waren alle total kalt. Ja, stimmt. Ich war auch morgens um 5 erst zu Hause. Heike war etwas irritiert. Naja, hilft ja nichts. Und wie bist du überhaupt über ABBA zum Cachen gekommen, oder? Genau. Also es gab die... also ABBA hat ja, wie gesagt, wir hatten über dieses Bürgerblog miteinander zu tun, hatten auch schon 1-2 Podcasts aufgenommen über Schwerin. Was sich aber schwierig gestaltete, weil da ja dann doch die Fettnäpfchen gar viele sind in der Stadt, in der du wohnst. Das ist nicht ganz unproblematisch. Und irgendwann erzählte er, aber hier, da gibt's was Verrücktes. Ja, Schwerin feiert ihr zweiten Geburtstag. Wir können da ja so einen Cache auslegen. Ich habe da hier, weiß ich, mit GPS und so. Ich habe ihn für bescheuert erklärt. Also das war für mich völlig absurd. Ich habe es auch nicht verstanden, was er da meinte, dass da physikalisch auch was rumliegen muss. Und dann trägt man sich da ein. Fand ich völlig abstrus. Und, das kann ich mir nicht mal vorstellen. Ja, und dann war es irgendwann so, dass wir bei ihm auf der Couch saßen, er eine GPS-Maus im Internet rausgesucht hatte, meinte, die würde wunderbar in mein Smartphone passen. Dann haben wir die bestellt, Software aufs Smartphone und dann ab zum Neumüller See an einem Wochenende mit meiner Familie. Mhm. Und die haben es gefunden, ich nicht. Und ich habe damals noch versucht, den Nullpunkt zu finden, indem ich geguckt habe, wann die Koordinaten übereinstimmen. Also ich hatte hier die Koordinaten vom Geocache links in der Hand mit einem Zettel und mein Smartphone zeigte die Koordinaten. Da bin ich mal ein Stückchen nach links. Stimmt nicht. Cool. Stückchen nach rechts, stimmt auch nicht. Stückchen nach vorne, Stückchen nach hinten. Irgendwann war ich dann so halbwegs in der Nähe, mitten in irgendeinem Gebüsch. Und sozusagen diese Regel, dass man einfach den naheliegendsten Ort sich erstmal zur Brust nimmt, die hatte ich noch nicht verinnerlicht. Ja, okay. Aber meine Mädels hatten und meinten dann, ist es das, was du suchst? Die sind heute aber, glaube ich, nicht mehr ganz so dabei, oder? Die haben sich da rausgezogen. Also Tante Hanna ist einfach pubertär und ein Mädchen. Ja, okay, klar. Also eine Dame von Welt und die kraucht nicht irgendwo. Die aber ab und zu von Papa noch abgeholt wird, habe ich auf Twitter mal mitgekriegt. Ja, da muss man manchmal ganz und gar pädagogisch sein und wir haben uns in der Familie geeinigt darauf, guter Bulle, böser Bulle und ich dürfte klar sein. Meine Frau ist eine verständnisvolle Pädagogin und ich mache den Rest. Ja, okay, das ist ja auch eine Lösung. Irgendwann mit 18, 19 hört sie auf, dich zu hassen. Das lässt dann wieder nach. Also im Moment, naja, lassen wir das. Kommt noch an, wann sie halt auszieht. Nach dem Auszug ist ja meist erstmal eine Weile Sendepause und dann kommen irgendwann die Kinder wieder zu den Eltern zurück und sagen, Mensch, war ja eigentlich doch gar nicht so schlimm. Wenn du Glück hast, passiert das dann auch so. Ich hoffe das auch. Also es gibt ja irgendwann so einen Punkt, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, aber es gibt ja irgendwann so einen Punkt, wo gerade auch Väter so die Allmächtigkeit verlieren. Ne, wo man als Kind plötzlich in so ein Alter kommt und merkt, hey, die machen ja auch Fehler. Der ist ja gar nicht immer toll. Also, ja. Also im Prinzip, ne, selbst wenn man Eltern manchmal zwischendurch hasst, dann sind sie ja doch irgendwie toll. Ja. Ne, und dann gibt es ja irgendwann so einen Moment, wo man groß genug ist und merkt, ach Gott, so funktioniert das Leben. Und da hat er sich ja auch nur drin bewegt in diesen Kontexten. Mhm. Ne? Das dauert das ist ein irrer Effekt. Dauert noch ein kleines bisschen, aber bei ihr, ne? Genau, ja, ja. Mhm. Ja, ja. Nur ich habe das irgendwann, fiel mir das auf. Also bei uns gibt es jetzt so eine Doppelbewegung im Prinzip. Also mein Vater und ich, wir waren uns eine Zeit lang nicht sehr nah. Mhm. Also auch nicht fair, aber es war einfach nicht so, wir waren nicht so ein Team. Mhm. Ne, meine Eltern sind getrennt und wir waren einfach nicht so ein Team, Gutes. Dann hat bei mir so, der Beruf ist dann gekommen und da haben seine Kumpels ihm erzählt, das ist dein Sohn da am Radio und so. Kommt der Stolze. Genau, dann merkte mein Vater, okay, der hat zwar nichts gelernt, aber kann trotzdem was. Ja. Das war für ihn, glaube ich, ganz wichtig. Und jetzt, als wir anfingen, in einem Haus, das wir zur Miete bewohnen, Baumaßnahmen in Gang zu setzen, konnte er zeigen, dass er, obwohl er gerade in Rente gegangen ist, echt was auf Tasche hat, als Bauleiter nämlich. Ja. Und dann hat er einfach total coole Verträge mit Baufirmen gemacht, hat die gedrückt im Preis und die waren trotzdem noch glücklich. Hat hinterher kontrolliert, ist rumstolziert mit seinem Klemmbrett und hat über ein Häkchen gemacht und so. Und war so stolz, dass alles toll war. Und das erst gemacht hat. Ja, kann man vorstellen. Ne, und dass wir natürlich auch voll Bewunderung um ihn rumgehüpft sind, war echt super. Ach, schon wieder kein Geocaching. Ja, ihr löst das mal, ne? Also ihr müsst ja fragen. Das kennen unsere Hörer auch. Also wenn meine Kinder hören zu. wir haben letztens die Sprechstunde mit Outdoor Spirit gehabt, da ging es nur um Outdoor. Also das müssen unsere Hörer ertragen. Also wer das so verklemmt sieht im Podcast, der ist dann auch, da sind wir dann auch. Gott sei Dank sind wir ja nicht drauf angewiesen. Die meisten Hörer sind, glaube ich, ganz zufrieden mit uns. Bis jetzt haben wir eher Positives gehört. Ne? So viele Meckerer waren nicht dazwischen. Also Meckerer, die sich genötigt fühlen, also ich meine jetzt wirklich so Leute, die sagen, ich finde das total scheiße, da sagt man doch immer, ja, dann hör's doch einfach nicht. Ja, aber das tun die dann trotzdem. Also das ist ganz merkwürdig. Also das ja, da kommen wir schon wieder das weg. Das wäre bestimmt weniger. Vom Cash-Call. Wie alt bist du denn jetzt eigentlich? Ich? Dass wir mal so einen Anhalt haben, ja. Ich bin 74er Baujahr, also bin jetzt 8, werde 39 im März. Man muss doch noch drüber nachdenken vorher, Mensch. Das ist ja eigentlich jung fürs Cashen dann. Beruf brauchen wir, glaube ich, diesmal nicht abfragen, das dürfte wirklich fast jeder wissen, ne? Ja, vor allem habe ich es jetzt, glaube ich, schon 20 Mal gesagt, oder? Ja, obwohl du bin so stolz. Du bist beim NDR, ja, aber das ist, ja, muss man immer genauer sagen. Wie nennt sich denn genau? Außenreporter? Oder? Nee, es gibt also genau genommen erfülle ich zwei Bezeichnungen. Ich bin Reporter fürs Radio, ja. Was also bedeutet, dass ich Nachrichten recherchiere, mich auf Gemeindevertretersitzungen rumtreibe, Skandale suche und hoffentlich finde und auch über das ganz normale Leben einfach berichte in verschiedenen Formaten. Also ich moderiere auch, aber ganz selten nachts manchmal. Ja. Und ich bin Autor, so heißt das, fürs Fernsehen. Ah. Da heißt das Autor, warum auch immer. Du siehst übrigens älter aus, schreibt Blackjack-Team. Ja, vielen Dank dann auch. Aber alle anderen sagen auch, so jung. Gut, dass ich als Einziger mein Telefon nicht ausgeschaltet habe. Ich habe einen grauen Bart. Ne, der ist, glaube ich, macht viel aus. Und rund macht, glaube ich, auch ein bisschen älter. Marco wird zum Beispiel immer 20 sein. So von der Anmutung her, oder? Also ich werde nie so reif und erfahren aussehen wie manche andere. Ist schon klar, danke. Nee. Aber der Größe könnte auch sein. Nee, ich komme vom Rauchen, sagt mir. Nehme ich so hin. Mika sagt, komm vom Rauchen. Wie alt bist du denn? 20 plus, ja. Nee, ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. 33. Ja, dann sieht er jünger aus, als er ist. Das ja doch. Ne? Ja. Oh, guck mal, siehst du, viel war ich schon ganz nervös. Das ist super. Ach Mensch, Bullenherd ist auch da. So Mika meint, das kommt vom Rauchen. Hm. Ich hätte also rauchen sollen. Also was mich mal ein bisschen... Wenn dir das wichtig ist, alt auszusehen. Also ja, ist es ja eigentlich nicht. Solange du Alkohol kriegst in der Kneipe, ohne einen Ausweis zeigen zu müssen, ist doch alles okay. In den Finger geschnitten bei Altersmilde lese ich gerade, ob ich mal irgendeinen verklagen kann. Ich bin gerade nur mal am Gucken, was mich ein bisschen irritiert ist, dass wir vorhin irgendwie 300 Leute bei 1000 Mikes hatten und jetzt sind hier 76. Also entweder sind die alle mitgekommen, die Anzeige stimmt nicht, oder der hat hier auch eine Begrenzung. Aber angeblich hat der hier keine Begrenzung. Die sind alle bei MyGeoCoin und legen da den Server lahm. Da gibt es heute was zu kaufen, ne? Da gibt es heute eine neue Coin bei MyGeoCoin. Deswegen kommen die hier nicht zu uns. Und solange der Server da halt noch hinterher lahmt und die Leute ihre Bestellung nicht abgeben können, sind die natürlich anderweitig beschäftigt. Also liebe Hörer, mal ganz am Rande, wenn ihr irgendwie nicht euch einloggen konntet oder irgendwas, dann bitte mal am Ende irgendwann so einen Kommentar auf dem Blog oder irgendwo, dass wir einfach mal mitkriegen. Du sendest, ganz kurz, verzeih, du sendest jetzt nicht doppelt, ne? Doch, ich sende doppelt, ja. Ach so, weil hier bei 1000 Mikes gibt es ja auch den Kommentar, ja, jetzt geht's. Bei 30, 32, ja, aber guck mal, das bezog sich vorher auf das MixlR da drüber. Ja, okay. Die haben sind praktisch so MixlR gewechselt, bevor wir da waren. Und da ging das am Anfang nicht. Mhm. Welche Coin gibt es da im Moment? Bei Sepp und Bertha? Das ist die rosa Weihnachten-Coin. Genau, so ein rosa Schweinchen im Hufeisen. Ja, so war das irgendwie. Ah, diese Silvester, also ja. Ne, so ein bisschen ja, so Silvester-Anmutung genau. Hat. Die sahen ganz süß aus, die Dinger. Wobei, sie hat irgendwie was Sepp und Bertha anfassen, da kommt sowieso eigentlich nur Gutes bei raus. Kann ich auch mal loben. Bevor ich das jetzt ganz vergesse, vor unserem ganzen, wir sind heute ja wieder völlig strategisch un. Rumburak sagt, es sind die neuen Windies. Windies? Sagt mir gar nicht. Windies gibt's auch, ja. Windies königlich bayerischer Geocaching-Stammtisch. Stimmt, das hatte ich auch gesehen. Die sind raus, denn die Good Luck Geocoins mit diesem rosa Schweinchen. Dann gibt's das Geocaching-Magazin Ausgabe 1 2013. Was? Im Dezember? Das ist ja wie Jahresrückblick Anfang Dezember und dann fehlt der ganze Dezember. Ja, das ist doch immer so bei den ganzen Jahresrückblicken. Ist doof, dass oder? Dass immer nur 11 Monate lang sind. Dann kommt so ein Tsunami und findet nicht statt. Ja. Mhm. Also ich bewundere immer noch, dass entweder bescheißen ist bei 1000 Mikes oder irgendwie mit der Anzahl dazu. Das finde ich alles sehr seltsam, aber egal. Coin oder so ein Ding? Ich würde ja nicht Coin nehmen, ich gebe es zu. Also schreib doch mal für die Zuhörer so ein Ding. Ja, da habe ich auch ein Bild von schon mal gepostet. Ich werde auch diesmal ein Bild mit reinstellen. Das ist keine gute Beschreibung für die Zuhörer. Ja, das stimmt. Wir haben eine Auswahl. Der Hund, wa? Unsere Coin, die kennen die meisten irgendwie schon. Die Zuhörer sollten sie kennen. Und dann habe ich mir bei Laser Logo Shop. Ja, die Zuhörer haben die Coin schon oft gehört. Gesehen. Die habe ich oft drin gehabt. Und dann habe ich mir bei Laser Logo Shop so ein Ding. Wie soll ich das beschreiben? Was kann ich überhaupt nicht? Du bist doch im Radio, beschreib das mal. Also man nehme Plexiglas, hochdurchsichtig, superkristallin, schneide es in die Form des Logos der schweigenden Mehrheit, nehme noch seitlich schön so ein Geocaching-Logo dazu und schreibe drauf, danke, dass du unser Gast warst, die schweigende Mehrheit, der Podcast. Und das Ganze sieht dann aus wie so ein kleiner Pokal, wie ihn bei Kinderfußballturnieren die Sieger erhalten. Dafür sind die Dinge auch gemacht. Sonst ja. Ja. Nee, süß. Und wozu haben wir einen Profi da? Der kann das viel besser beschreiben. Oh, die sind süß. Ja. Da kann man, also ich fand, also ich gebe zu, ich fand sie auf dem Foto noch ein bisschen reizvoller, diese kleine gravierte Kristallskulptur. Und würde mich deshalb für die Coin entscheiden. Mhm. Ich bin ja überhaupt nur da, weil ich gehört habe. Moment, das hier gemeine Mikrofon. Dankeschön. Vielen Dank. Ich bin überhaupt nur da, weil ich gehört habe, dass man hier A, gut versorgt wird und B, Geschenke kriegt. Das Grunchen kommt gerade von mir, ich esse nebenbei ein paar Chips. Ja, obwohl, wenn wir jetzt schon dabei sind, also wir sind heute ja sowieso etwas wirr. Wir werden jetzt einfach mal live unseren Adventskalender beginnen. Wir haben ja... Oh ja, das ist ein total guter Moment, weil dann kann ich mich kurz... Eine rauchen? Nee. Wir müssen jetzt nicht zu viel Informationen. Ja, das wollen die auch keine Bilder, wenn es geht. Also es gibt kein Badezimmer-Tweet, der sagt mal, verschwindet jetzt mal kurz. Oben neben der Eingangstür, Heike weiß ja, Heike ist ja oben. Und wir werden jetzt in der Zeit, in der der Sandmann mal eben so eine Art Rauchen geht, unseren Adventskalender öffne. Wir haben vom Feel Vibe, das möchten wir uns nochmal für bedanken. Nee, im Keller darf man auch nicht rauchen. Also hier ist, geht gar nicht. Werden wir jetzt mal unsere Tür 1. Ich habe noch nicht eine Tür aufgemacht, weil ich extra gesagt habe, ich warte auf Marco und natürlich auch auf den Sandmann, wenn er jetzt schon mal da ist. Und deswegen, guck mal, jetzt haben wir wieder 78 Hörer. Wir kommen nie über die 80 Hörer. Ich habe das Gefühl, dass da auch eine Grenze ist. Naja, stimmt, der Betreiber von diesem Laser-Logo-Shop ist wirklich super nett. Deswegen habe ich die Dinger auch gekauft. Der hat auch, macht auch gute Preise. Er ist noch relativ frisch natürlich und versucht noch ins Geschäft zu kommen. Ach guck mal, schöne Geocaching-Ohrringe. Das ist eigentlich auch eine geile Idee von dem Shop. Also man kann sich, guckt euch das echt mal an. Das Ding heißt irgendwie laserlogoshop.com oder .de. Weiß ich jetzt nicht genau, aber findet ihr. Sucht einfach nach Laser-Logo-Shop. Der macht schicke Sachen. Also wirklich, ich habe auch ein paar Schlüsselanhänger mir machen lassen hier. Geocaching-Ohrringe, die sind dann auch trackbar oder was? Trackbar wahrscheinlich nicht, aber jetzt zum Beispiel hier dieses Geocaching-Emblem mit dem Kreuz in der Mitte und dem Kreis drumherum, da könnte ich mir vorstellen, dass man davon Ohrringe macht. Witzig. Überleg mal, dieses runde Ding mit dem Kreuz in der Mitte, das klein als Ohrring, gelasert schimpft, noch am besten mit dem eigenen Namen drin. Da schimpft sich Leatherman, warum auch immer, dieses komische Kreuz mit Kreis drumherum. Leatherman? Wusste ich nicht. Ja, aber... Ja, ist halt nicht so meins, dieses Ohrringe damit basteln und sowas. Schlimmer, ich sag, wir schweifen ab. Jetzt muss ich aber ohne ja. Mikro, weil ich jetzt keinen, ne? Ich gehe jetzt mal zum Adventskalender und hol mal die ersten drei raus. Ich könnte jetzt mit dem Mikro hinterherlaufen und Jörg darf das dann live kommentieren. Ist das nicht ein geiler Adventskalender? Ich muss es mal ehrlich sagen, bei denen habe ich mich echt richtig gefreut, einfach von der Hand gemacht. Aber jetzt will ich die eins. Du bist gerade, genau, das hört man sehr deutlich. Ach so, ja, jetzt habe ich Marco sein Mikro, da muss ich jetzt leiser sprechen, weil der ist natürlich hochgedreht mit der piepst ja immer so. Guck mal, da haben wir, zwei Weihnachtsmänner, das war die 1, das ist hier die 3. Du musst auch mal erwähnen, was das für eine Verpackung ist. Oh, fuck, das sind nicht wasserdichte Filmdosen. Hier ist ein Milky Way im Kleinen drin, also ich habe jetzt jede Menge Filmdosen, die ich dann auch vercachen kann. So, wo ist denn der erste? Ich habe noch keinen, nee, da ist der erste. Also die hat sich echt Arbeit gemacht. Auch oben ist so ein Bügel mit Bäumchen drauf. Da müssen wir unbedingt auch noch ein Foto. So viele Fotos wie diesmal haben wir da noch nie gemacht. So, wir haben jetzt drei Türchen. Was möchtest du denn? Wir haben Milky Way und zwei kleine Weihnachtsmänner. Den Milky Way hätte ich gern. Geht mal rüber. Er kriegt auch den großen sogar. Was nimmst du? Dankeschön. Ich nehme auch so einen Milky Way. Das ist gut, dann nehme ich die Weihnachtsmänner. Das passt gut. Ja, die anderen Türchen machen wir nach und nach auf. Die nächsten Türchen kommen dann in einer halben Stunde oder so. Wir müssen ja auch ein bisschen, wir reden schon eine Stunde, wir fortgehen. Wer weiß, wie viel Essen wir da brauchen. Ich glaube, wir werden heute nicht mit anderthalb Stunden auskommen. Aber wir wollten ja auch ein bisschen über Geocaching. Einer fragt ja auch schon, ob da noch was kommt. Marco piepst nicht. Nee, aber Marco spricht ein bisschen leiser als wir, weil der ist ruhiger. Der hat zwei Kinder und deswegen ist er ruhiger. Oder von Wiesen her. Ja. Komm, sag ruhig was. Ich hab die ganzen Worte schon zu Hause verbraucht bei meinen Kindern und habe jetzt halt einfach nicht mehr so viel über und muss natürlich auch schon sparsam sein. Ich brauche morgen ja auch wieder Worte für die Kinder. Ich mache jetzt gerade das Falscheste, was es gibt. Ich esse Schokolade. Einfach immer ein bisschen Kaffee nachspülen. Ja, oder Tee habe ich hier und Cola. Alles klar. Fritz-Cola schmeckt übrigens gar nicht schlecht. Deswegen habe ich Fritz-Cola mitgebracht. Das macht also ja überhaupt ist die Versorgungssituation, wie gesagt, kann ich nur nochmal betonen, exzellent. Gummibärchen in jeder Form, Fritz-Cola, Top-Mate, Club-Mate, selbstgebackene Kekse, ein Adventskalender und dann noch ein Regal mit den üblichen Dingen, die man braucht, falls der Atomkrieg ausbricht. Ja, das stimmt. Also Erbsen in Dosen, Spaghetti mit Würzmischung. Das ist übrigens das einzig selbstgekaufte. Alles andere, was hier so steht, ist alles von Hörern. Also da können wir uns nur bedanken. Und dann haben tolle wir noch Hörer für ganz ihr. Schlechte Zeiten. Für den Mystery-Podcast ist übrigens eine der Dosen von unten aufschraubbar und dann ist ein Logbuch drin. Das ist bestimmt Kommissessen, oder? Nein. Ach so, Trockenfutter für Outdoor. Die du ja in deinem Urlaub nicht so brauchtest, weil du in die wirkliche Wildnis nicht gekommen bist. 1200 Kalorien. Okay. Super geil. Hier kann einem echt nichts passieren. Zwei Pakete Kaffee stehen da noch. Ein Bügelbrett. Ja, falls man mal mit knittriger Kleidung kommt, ist überhaupt kein Problem. Das ist alles da. Das ist angeblich von seiner Tour. Tatsächlich ist natürlich demnächst der 21. Und Jörg, wie kommt's mit der Angst? Ja, stimmt. Es kommt ja jetzt der Weltuntergang. Also am 23. habe ich die Sprechstunde geplant. Ich weiß gar nicht, von wo aus ich wir die führen werden. Jetzt wollen sie alle schon Video haben. Damit ich, mag ja den Gag gar nicht wiederholen, aber ich finde das total super, dieses Ding mit dem Biene-Maja-Kalender 2013. der ist überall durchgegangen. Den finde ich echt toll. Nee, EPA haben wir nicht mehr da. Ist EPA Kommissessen? Ja. Mhm. Ein Mann, oh, wie hieß denn das? Oh, scheiße, ich war da 10 Jahre. Ich kann sagen, du musst es doch wissen, ich war da nie. Also, aber hauptsächlich sind das diese Hartkekse da, diese, wo du auch LKWs drüber fahren lassen kannst. Ein-Mann-Packung. Die waren gar nicht schlecht. Ja, irgendwie so hieß das. Das ist echt, der Sound ist echt klasse. Siehst du, welche Bandbreite? 64 Kilobit. Was? Nur 64? Ja, ja. Naja, für normalen Ton, wenn wir jetzt nicht anfangen zu singen, sollte das reichen. Und ich glaube, wenn du bezahlst bei MixLR, kriegst du 128. Aber jetzt kommen wir schon wieder zum Podcasten. Das machen wir nachher. Mhm. Wo waren wir denn so geblieben jetzt in etwa? Beruf hatten wir ja schon. Wie viele Caches hast du gefunden und gelegt? 870 irgendwie. Also de jure, also gelockt, 820, glaube ich. Bisschen weniger. Irgendwie so in dem Bereich. Gelegt. Und es sind ein paar mehr, die ich gefunden habe, aber dann nicht gelockt habe. Gelegt sind wir, glaube ich, bei 12 irgendwie, aber das müsste ich jetzt lügen, also aber irgendwas so in der Größenordnung. Mhm. Ich habe einen Haufen aber auch adaptiert davon und von den 12 sind auch nicht mehr so viel. Kannst du mich ja mal stalken, bitte? Warum nicht gelockt? Ah, das ist ein, oh, jetzt kommt dieses Minenfeld wieder. Ja, ich weiß, aber da musst du durch. Ja, da weiß ich. Also manchmal ist man ja mit seinem eigenen Verhalten auch selber nicht so ganz glücklich. Und das ist in dem Fall so, weil ich verstehe sehr genau den Hintergrund des Loggens und warum es wichtig ist, abseits von den Punkten, die man selber dabei sammelt. Andererseits ist das Punktesammeln ja irgendwie schon ein guter Grund zu loggen. Und wenn dann plötzlich aber die Punkte für einen gerade nicht so eine Rolle spielen, das ist ja auch eine Phase, ne? Ich hatte drei solche Phasen, die sich immer wieder verändert haben, dann habe ich nicht geloggt, dann fehlte mir die Motivation zu loggen. Ne? Also sozusagen zu loggen, nur um den Punkt zu kriegen, ist auch wieder doof, weil man deswegen schreibt man ein bisschen mehr. Mhm. Ne? Hat man einmal damit angefangen oder findet man selber auch wichtig, dass nicht bloß Danke und sowas Kurzes drinsteht, dann hat man wieder eine Schwelle, die das schon wieder schwieriger macht, nachzuloggen. Also es sind so grandiose Sachen dabei wie Leipzig, glaube ich, die ich nicht gelockt habe. Echt? Leipzig gerade? Mhm. Dabei weiß jeder, dass du da warst. Also es gibt Beweispöbel. Ja. Ihr hattet diese Trainingsanzüge an. Genau. Also ich möchte da jetzt nicht ins Detail. Also rein moralisch, ich fände es besser, wenn ich ein konsequenter Logger wäre, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Ja, schade gerade, du kannst doch mit Worten gut spielen. Also, ja, aber sie sind auch mein Beruf. Und das nervt dann abends, ne? Also ich habe in Zeiten mehr geblockt und geschrieben, in denen ich halt nicht schon beruflich geschrieben habe. Ja, ich kenne ganz Programmierer auch. Man hat abends dann die Schnauze auch mal irgendwann davon voll, ja. Und ich kann auch so super gut faul sein. Ja, aber kannst du nicht mit Siri? Lieber nicht, was kommt dabei raus? Nee, ich gammel so total gern rum. Mhm. Ich habe ganz viele Star Trek Staffeln, ich habe ganz viele Simpsons und South Park Staffeln. Ich habe eine Familie. Ach. Also so, ich kann total gut andere Sachen machen, die dann, also gerade im Moment. Ja, nicht mehr lange, dann müsst ihr ja wieder podcasten, dann ist ja weniger Zeit. Das ist ja auch eine soziale Angelegenheit. Das, wie gesagt, den Podcast gibt es ja nur deshalb 5 Jahre, das haben wir, glaube ich, auch öfter schon gesagt, weil es einander gibt. Also ein Podcast einzeln hätte für mich überhaupt keinen Reiz. Naja, ist aber auch so schwierig über 5 Jahre, also beim Cachen auch gerade, weil viele haben das nicht so lange durchgehalten. Ich frage es auch mal, wie lange so ein Format dann funktioniert halt. Ne? Aber da seid ihr auch irgendwie, dadurch, dass ihr mit die Ersten wart, das spielt auch mit rein, ihr habt immer eine ziemlich gute Qualität geliefert, dann wart ihr vor allen Dingen regelmäßig, das halte ich immer noch für das Oberwichtigste. Und ihr habt eine Fangemeinde, die ist ja unschlagbar. Also wie gesagt, wenn ich es heute so über Twitter und ähnliches mitverfolgt hätte, wir hätten auch zu Hause bleiben können, wir beide, und hätten ihn hier hingesetzt, angeschaltet, und dann hätte er das auch alleine machen können. Das hätte den Leuten schon gereicht. Eine schöne Geschichte. Hatte ich ja vorhin vorgeschlagen. Wir haben ihn angekündigt. Nee, ist so. Ist wirklich so. Also die Nachfragen waren schon gigantisch. Was war denn dein erster gefundener Cache? Das habe ich vorhin erzählt. Das war ein Cache am Neumühler See. Oh, war ich nicht bei. Eine längst archivierte Dose die am Fuße eines Baumstamms in der Wurzel unten rumlag. Also richtig was Packendes sozusagen. Ein Klassiker. Ja, eigentlich ja. Ein Klassiker, wie es sie eigentlich viel öfter geben sollte. Also eine große Dose mit viel Zeug drin, also groß, also ein Regular mit ein bisschen Spielzeug, also so ein Klassiker einfach. Ja, ja, okay, klar. Wie sie dann irgendwann ausgestorben sind. Ja, das, heute wird man dann Paddling hinschmeißen wahrscheinlich. Ja, wollte ich gerade sagen, heute ist es meistens Paddling. Also die, Gott sei Dank lassen die Filmdosen auch nach und es sind eher Paddlinge, weil also wenn schon so die Größe, dann bitte wie so ein Paddling und nicht diese Filmdosen. Ja. Nee, es war richtig, ich bin gut eingegangen, weil der Ort war toll, der Baum war schön, der Spaziergang war super. Mhm. Also ich bin eigentlich sehr schön ins Geocachen eingeführt worden, weil es eben, wie gesagt, eine vernünftige Dose war. Ja, kann ich nachvollziehen. Und aber heute so richtig heftige ist aber auch nicht dein Ding, ne? Also sagen wir so, ich muss mich immer sehr treten. Also wie gesagt, ich weiß ja, wie man sich fühlt, wenn man dabei ist und wenn es zu Ende ist. Das sind ja zwei grandiose Gefühle. Völlig verschiedene Dinge auch, ja. Ja, so das fetzt ja auch irgendwie. Ja, klar. Ne? Aber manchmal bin ich davon auch genervt. Also manchmal... Und wir sollen auch nicht mehr über Ostroschen sprechen. Er hat alle Folgen Dosenfischer schon gehört. Nein, wollten wir damit auch gar nicht. Ich meinte nur, wir waren ja auch mal zusammen. Wir haben ja mal den am Wasser da gemacht. Da merke ich so, dass das nicht so... Den am Wasser? Ja, wo man runter musste in das ehemalige Wasserkraftwerk unter das unterirdische. Kohlekraft. Ja, aber okay. Die kostende Leiter. Ja. Da merkte man schon, okay. Aber kann ich auch nachvollziehen. Also mittlerweile bin ich auch auf dem Trip, dass ich die ganz harten... Also ich fand das Gefährdungspotenzial einfach relativ hoch. Also ich fand es schon total irre, da unten zu sein und mir das anzugucken. Das war schon cool, ja. Aber das sah auch alles nicht so aus, als würde man da heil wieder rauskommen. Und ja, da habe ich dann Bedenken. Also wir reden jetzt von Kohlekraft. Manche Ältere werden es noch kennen. Mittlerweile ist das zugemacht. Hat er auch zugemacht wegen dieser Gefährdung. Und da auch zu viele sind darunter. War ein sehr schöner Cache, aber stimmt schon. Man musste schon gucken, was man da unten tut. Aber mittlerweile geht es mir da wie dir. Also ich... Drei Dreier viel lieber als diese ganz schweren. Also die Länge schreckt mich manchmal ab. Ja. Also ich kann, weißt du, der Kohle war wieder toll, weil wir da runter sind. Und das war ja sozusagen eine Kurzbegehung. War ja freundlich, angenehm so. Aber ob ich nochmal so 8 Stunden nachts durch den Wald laufen möchte, das weiß ich nicht so genau. Jetzt weiß ich ja, wie sich das anfühlt. Mhm. Und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, ob ich das... 3 reichen auch. Ja, das geht. Ja, das ist ja, wir haben jetzt hier auch wieder so einen Spezial-Nacht-Cache. Ich will ja gar nicht so ins Detail, aber der ist wirklich toll gemacht. Die haben da richtig Arbeit reingesteckt. Aber da habe ich für mich gemerkt halt, deswegen, wie gesagt, waren da auch ein bisschen böse, dass ich keinen Favoritenpunkt vergeben habe. Aber es war einfach nicht meins, weil der dauert mindestens 5 Stunden hier im Hafen. Kennst du ja Hamburger Hafen. Richtig kalt. Wie gesagt, der Cache selber, also wirklich gut. Also Teil Technik, Teil tolle Verstecke, alles von jedem bisschen. Aber dann auch so an jeder Station dann 2 Sachen, die du machen musst. Ich mochte das mehr so dieses Old-Style. Eine Station, eine Sache, nächste Station. Und am liebsten nach 3 Stunden dann so durch. Die anderen kann ich verstehen, dass Leute die machen, aber ich auch nicht mehr. Das ist mir einfach zu anstrengend. Ich weiß auch nicht. Da hört es dann irgendwann auf. Nach 3 Stunden ist bei mir dann die Motivation, fängt dann an zu bröckeln. Ja. Das ist so. Jetzt stellen wir uns auch noch das Weicheier. Also was natürlich toll ist an solchen Caches, ist, dass sie dir eine Form von Erlebnis in der Gemeinschaft, sag ich mal, bescheren, dass man so als alter Individualisten-Heini nicht so oft hat. Ja. Ich bin ja in keinem Verein Mitglied, ich bin kein Parteigänger. Es gibt nichts, was mich irgendwie unter Leute zwingt. Mhm. Und das finde ich auch super so. Ne? Aber wenn du dann mal so eine Gruppe hast und dann mal plötzlich aufeinander angewiesen bist, in solchen Situationen, ist das schon ein irres Gefühl. Ich habe den mit Sternflitzer gemacht, die ist jetzt 70, glaube ich. Es war, die läuft mich aber noch im Grunde im Boden, die ist unfassbar, die Frau. Hat aber trotzdem Spaß gemacht, wir haben 4,5 Stunden oder so gebraucht, war schon sehr beeindruckend. Das für die Shownotes, das ist dieser Dobranski-Nachtcache, ich weiß nicht genau, wie er heißt. Weißt du das zufällig, Marco, der ist ja ganz neu hier. Dobranski Mord im Rotlichtviertel. Genau, Mord im Rotlichtviertel. Von Pipsi Mipsi. Und Sniper-Kalle, glaube ich, zusammen. Ja. Also sagen wir mal so, ein Teil der Owner hat es echt nicht begriffen, aber ich finde den schon großartig. Es ist halt nur nicht mein Geschmack. Das kann man durchaus, ohne schizophren zu sein, so sagen. Also kann man nur einen Hut vorziehen vor der Arbeit. Ich glaube, da ist auch viel Geld reingeflossen, ehrlich gesagt. Da sind so 1-2 Teile bei, wo ich schon mit offenem Mund da stand. Also wie gesagt, ist ein großartiger Cache, empfehle ich trotzdem, auch wenn Pipsi vielleicht noch immer noch ein bisschen böse auf mich ist, ist mir egal. Unabhängig von allem, guter Cache, ohne jede Frage. Und für uns, ich glaube, hier im Bereich auch der einzige, der so außergewöhnlich ist. Obwohl, nee, es gibt noch irgendeinen Nachtcache im Gebäude. Weiß ich auch nicht, wie der heißt. Also auch für die Leute, die von ein bisschen außerhalb jetzt in dieses Listing klicken, allein schon das YouTube-Video, was er dazu gebastelt hat, selbst da steckt schon eine ganze Menge Arbeit drin. Ja, sehr professionell aufgemacht. Ne? Ja. Muss man zu sagen, er hat vorher so ein, da stehen zwei Mädels, die da als die Noten spielen. Also es sind jetzt keine, sondern spielen die da. Und dann kommt ein Auto. Also sehr, sehr professionell gemacht. Du denkst so im ersten Moment, das könnte auch so im Abendprogramm laufen. Geht nur 3-4 Minuten, aber schon sehr gut. Oh, 3-4 Minuten sind verdammt viel Aufwand. Ich denke auch, ja. Auch von der, die war auch super zurecht gemacht. Soweit ich gehört habe, ist das wohl seine Freundin oder seine Frau. Ich glaube, ist verheiratet. Und vom Sniper-Killer die Frau, also ich weiß nicht genau. Aber es ist schon familiär gemacht, aber trotzdem, ja, war schon. Deswegen, er hat es echt nicht verstanden. Ich hab nett gelockt und kurz, aber er war wirklich böse beleidigt. Naja, kann mal vorkommen, ist halt. Du siehst, ich bin nicht immer milde. Na, warst du doch aber offenbar, hast du gerade gesagt. Nett und kurz gelockt? Ja, eigentlich schon, ich habe es wirklich nett gelockt. Ich fand ihn aber auch, ich finde es auch echt schwierig. Wie lockst du so einen Cash, den du schon sagst, ja, das ist toll gemacht, der ist weit über Durchschnitt. Beschreibend. Also ich weiß, man kann ja gerade bei solchen Feuerwerken kann man ja sozusagen die wirklich interessanten Sachen nicht beschreiben, weil man ja spoilern würde. Aber nichtsdestotrotz würde ich dann immer versuchen, viel von der Atmosphäre zu schreiben, so wie ich die empfunden habe. Mhm. Also einfach beschreiben und versuchen, sozusagen nicht so irre viel zu werten. Und wenn man das dann unbedingt will, kann man ja am Schluss nochmal schreiben, siehst, ich habe sehr viel wahrgenommen, aber es war sozusagen das noch kurz als Nachsatz. Nicht ganz so mein Geschmack. Das wäre so ein ganz diplomatischer. Ja, also da sieht man, derjenige hat irgendwie sich eingebracht in die Dose und es hat ihm hat was mitgenommen, aber kennt das Schönere. Ja, so, stilistisch. Das finde ich immer so schwierig, weil wenn in dem Moment, wo ich das schreibe, das Problem ist, du tust ja den Cash dann auch so ein bisschen und der ist, also garantiert sind 90% der Leute, die da hinfahren, geflasht und begeistert. Das kann ich auch verstehen. 91%. Oder auch das. Aber nee, das steht ja. Es sind 91% Favoritenpunkte vergeben worden von den Premium-Cachern. Ja, und okay. Ich glaube, er war so ein bisschen sauer, weil er gehofft hat, er kriegt 100% oder so. Aber ich kann nicht einen Favoriten vergeben für was ich persönlich, ich ziehe da absolut den Hut vor, aber ich mag zum Beispiel einfach nicht an einer Station zwei Sachen finden. Ich möchte eine Station, so wie, ja, das hört sich mir so doof an, aber so wie es früher war, so wie Kiewicz oder wie heißt der, Cosmic Bob. Knackige Station, aber eben eine Sache, was suchen und dann weiter und nicht, du findest was und dann musst du aber noch wissen, was du damit machst und dann musst du, und das ist nachts, das ist scheißkalt, wie gesagt, Alterserscheinungen sind das. Wir haben natürlich auch gleich in den Kommentaren den GC-Code bekommen, diesmal von Feelvibe, vielen Dank. Also wer mal gucken möchte, das ist Gustav Cäsar 3 Y Nordpol Quelle Cäsar. Ja, ich sehe gerade oben, die Filmchen wird es nicht mehr geben vom D-Body. Das ist einfach zu gefährlich auf Lost Places gewesen, nachdem da teilweise die Dinger sogar als Beweismittel benutzt wurden. Also die Filme sind gelöscht und die wird es auch nie wieder geben, so leid es mir ja tut. Nein, die Frage ist ja eher, also du hast vorhin die Favoritenpunkte angesprochen, beziehungsweise denen, dass du keinen vergeben hast. Und da sind wir ja wieder bei dieser immer noch unklaren Frage, was ein Favoritenpunkt genau ist. Ja. Ne? Also wenn ich ihn begreife als etwas, das ausschließlich meinem persönlichen Geschmack entspricht, dann ist es natürlich völlig richtig, an so einer Stelle keinen Favoritenpunkt zu vergeben. Wenn man aber anerkennen will, dass es ein außergewöhnlicher Cache ist, und auch das hieße schon, und ein Favoritenpunkt wäre auch dafür da, einfach nur zu sagen, liebe Gemeinde, da ist was Außergewöhnliches, dann hätte man ihn noch vergeben können. Naja, ich hatte jetzt eher die Befürchtung, wenn ich einen Favoritenpunkt vergebe und ich staune ja immer wieder, also ganz ehrlich, ich gucke mir selten andere Profile an, aber es gibt Leute, die gucken auf dein Profil. So, wenn die jetzt bei mir aufs Profil gucken, sehen, dass ich einen Favoritenpunkt vergeben habe, dann denken die unter Umständen, oh, den fand er gut, dann muss der gut sein, weil ich seinen Geschmack teile. Ah, okay. Und dann hast du das Problem, dann fahren da welche hin und sagen, wieso hast du denn dafür einen Favoritenpunkt vergeben? Wohlgemerkt, es geht überhaupt nichts gegen diesen Cache. Der ist wirklich. Das habe ich so verstanden. Der klingt wie ein echt außergewöhnlicher Cache. Ja, aber es ist eben. Die Leute verstehen das manchmal nicht. Ich kann mich tatsächlich für diese 3-3er begeistern. Das ist für mich meistens viel mehr die Perle. Und zwar nicht, ich finde das auch nicht besser und schlechter, sondern mehr nach meinem Geschmack. Ich würde nie von besser und schlechter sprechen. Ja. Also, schwieriges Thema. Aber wie gesagt, ich will da auch jetzt nicht nachhaken. Das ist so wie Blackjack-Team gerade schreibt, eine Empfehlung für andere Cacher, ja genau. Aber eine Empfehlung im Sinne von, das ist ein außergewöhnlicher Cache, der definitiv zu den Großen zählt, dennoch nicht meinem Geschmack entspricht. Oder dieser Cache gefällt mir persönlich. Ja, genau, das finde ich auch so schwierig. Und da das aber wiederum seltener passiert, dass Menschen erst bei dir gucken, was hat dir gefallen und danach sich Dosen aussuchen, denke ich mal. Also normalerweise ist ja, du guckst, welcher Cache hat viele Favoritenpunkte? Ja, genau. Und würdest den tendenziell dann machen? Ja, ne? Ja. Es ist ja seltener so, dass ich gucke, Marco, haha, wofür hat der Favoritenpunkte vergeben? Die mache ich jetzt. Ja, das hat sich aber auch ein bisschen geändert. Stimmt, seitdem sie früher war es halt, da hattest du diese persönlichen Empfehlungslisten. Da hast du da drauf geguckt, wenn du wusstest, dass das Leute sind, die deinen Geschmack haben. Ja. Tünnis, Mensch. Tünnis ist, was für eine Dauerwerbesendung, Tünnis. Du hast aber was Falsches dann. Nee, aber gebe ich dir recht. Ich finde es auch eine schwierige Sache mit den Favoritenpunkten. Also ich habe sie bis jetzt so vergeben, dass ich damit kennzeichne, was mir besonders gut gefallen hat, weil ich dem Owner nicht für seine Arbeit loben will. Das könnte man auch. Aber ich finde auch immer, also jetzt mal von diesem Cache aus, der ist gut. Aber es gibt auch durchaus Caches, wo viel Arbeit reingeflossen ist, wo ich trotzdem sage, sorry, aber such dir ein anderes Hobby. Also wirklich. Und die Arbeit möchte ich nicht belohnen, sondern ich möchte, ja, mein Erlebnis belohnen. Achso, Kaffee, ich wollte gerade sagen, gehst du jetzt? Der Gast verlässt uns jetzt. Nein, was sagt denn der Chat dazu? Pfaffanteil wird nur von der Anzahl der PMs gesehen. Das heißt, es können beliebig viele Member longen. Sobald ein PM einen Pfaff gibt, ist der Artikel bei 100%, Anteil bei 100%. Ja, aber ich, naja, wie gesagt, ich habe da keinen vergeben. Ich weiß auch nicht. Ich werde jetzt auch keinen mehr vergeben. Ich wollte das auch alles ein bisschen schlichten, aber das ging nicht, sondern das blieb alles sehr harter Ton. Und wobei ich das sowieso immer trenne. Also Cash und Owner habe ich schon immer getrennt. Weiß ich nicht. War mir mal egal, wer der Owner ist. Der Cash ist viel entscheidender. Außer ein ganz paar, die ich jetzt auslasse, weil ich weiß, bei dem Owner werde ich einfach nicht glücklich. Aber das sind wirklich, das ist auch alles stöhnen auf hohem Niveau. Okay, die nächste Frage können wir uns, glaube ich, auch sparen, ob er schon mal ein Event besucht hat. Ne? Hat er? Nee, das eine oder andere auf. Ne? Wir können das ein bisschen umformulieren. Hast du schon mal ein Event in letzter Zeit unerkannt besucht? Nee. Gute Frage. Nee, das habe ich auch nie. Also, ich überlege gerade, also, was mich motivieren könnte, nicht zu sagen, wer ich bin. Naja, vielleicht so ruhig zu sagen, wer du bist, aber haben sie da was mit anfangen können? Ist das der Bekanntheitsgrad so hoch, dass wirklich jeder sofort dann weiß, wer du bist? Oder? Na, ja. Viele hören dich ja. Jeder hat ja nicht ständig ein Foto von dir vor der Nase, dass er dich sofort in Real Life erkennt. Ich meine, mir ist das auch schon gegangen, dass mir mal am Flughafen jemand gesagt hat, sag mal, hast du den gar nicht erkannt? Wo ich dann dachte, so, nee, wer ist denn das? Und dann war das halt wirklich ein sehr bekannter Mensch. Und ich dachte, nee, also ich war einfach nicht darauf gefasst, den jetzt zu treffen, und in Real Life sieht man dann halt doch anders aus als auf irgendwelchen Fotos und Videos oder sonst irgendwas. Insofern kann ich mir das schon vorstellen. Voraussetzen, dass ich so wie du, Jörg, jetzt so mal mich aufmachen würde, so ein Event-Hopping zu betreiben, was ich sehr interessant finde. Ne? Mal so eben nach Berlin, mal eben nach Göttingen. Ja, ich wollte mal ausprobieren, aber ich fand's doch, ja. Wenn ich das machen würde, bestände die Möglichkeit. Ne? Aber so ist es ja so, guck mal, Leipzig, Ulm, ja gut, da stand auf der Nordseetaufe, ja, das ist klar, ja. Das sind ja immer Events, wo wenigstens 5 bis 10 Menschen sind, die man bereits kannte vorher. Mhm. Ne? Und schon dann ist das ja weg. Also der Effekt. Ja, also so. Also in Schwerte jetzt, hatte ich das Gefühl, dass man zeitweise durch die Gruppen gehen konnte, ohne dass es irgendeine Rolle spielte, wer du warst. Aber das mit wenn ich ein paar kenne, geht das noch. Ich habe das jetzt in Göttingen ja gemerkt, Hatti kannte mich halt. Wir kannten uns auch noch von Twitter und Ähnlichem. Das Problem ist, wenn du den Mund aufmachst und sprichst, dann wird es dir mit der Stimme genauso gehen wie mir, dann heißt es sofort, irgendwer schrieb auch, du kannst dich ja undercover gehen als ABBA oder so. Fand ich auch gut, den Vorschlag. Ja, natürlich, lass den empfangen. Siehst du, im Bremer Schlachthof habe ich den Sandmann nicht erkannt. Ja, das passiert ja heute nicht mehr. Dann hat er nicht gesprochen, sonst hätte sie ihn genau erkannt. Ja, Stimme ist nicht so markant. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist natürlich aber auch eine Form von Sicherheit, die man da mit dem Rücken hat. Ne? Also es ist ja immer, also ich habe jetzt nicht unbedingt Kontaktschwierigkeiten, aber irgendwo hinzugehen, wo man keine Sau kennt und diesen Anfangs-Smalltalk erstmal, der macht mir schon manchmal Mühe. Das ist mir in Berlin, mir so gegangen, beruflich muss ich den ganz oft führen, und dadurch habe ich in meinem Privatleben, ich kann das und ich mache es auch ganz gerne, aber es gibt schönere Dinge als das. Mhm. Ne, als diesen guten Tag, wer bist du, wer bin ich, was schreibst du so, wo cashst du? Ne, das erspart, also diese leichte, dass einen ein paar Leute kennen, hilft natürlich immer. Ne, man kann, egal zu welchem Event man kommt, man kann immer erstmal gelassen sein. Es wird sich ein Gesprächsanlass finden und man muss ihn nicht unbedingt selber suchen. Aber kriegst du dich da auch mal rausgekoppelt? Das gab es einfach zu selten. Also wir können jetzt sozusagen über realistische Beispiele können wir kaum reden, weil die letzten Events waren tatsächlich Nordseetaufe, Leipzig. Also ich habe es mal versucht, so wie jetzt in Göttingen, das hat gut geklappt, wo ich einfach vorher klar gesagt habe, ich komme gern vorbei und natürlich möchte ich euch auch treffen, so wie jetzt Hatti, weil der Einzige, der mir jetzt im Begriff war. Und zwei, drei andere, die ich über Twitter kannte oder die unsere Hörer sind. Ich habe übrigens gesehen, bei Schweigen, bei 1000 Mikes geht es jetzt auch wieder. Jetzt lassen wir es bei beiden laufen, das ist mir jetzt Wurst. Da müssen wir jetzt mit leben. Und da habe ich dann klar gesagt, pass auf, ich komme Samstag auf dieses Event und natürlich wurde auch angeboten, dann Freitag zusammen cashen oder so, wo ich da dann gesagt habe, nee, ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber ich habe irgendwann gemerkt bei irgendeinem Event, wo wir Nordseetaufe, wo ich echt gemerkt habe, nee, sorry, das ist, also die waren alle lieb und nett, das waren echt geile Veranstaltungen, die hatten mir diesmal mit am besten von allen gefallen. Aber ich hatte nach drei Tagen, die Schlemmercacher sind dann hier alleine montags zum Cachen gefahren, weil ich gesagt habe, sorry, aber ich muss jetzt mal da raus. Das kann ich nicht. Vier Tage, so viele Leute um mich. Boah, geht gar nicht. Also, und deswegen die Überlegung, wenn kommt man da raus? Wie gesagt, da gab es einfach jetzt zu wenig Beispiele. Aber also sagen wir so, auf so ein Mega musst du natürlich nicht gehen, wenn du nicht Bock hast, dich mit vielen Leuten zu unterhalten. Das passiert schon automatisch. Ja, deswegen fällt man ja auch hin, aber du hast ja den Tag davor und danach. Das ist eher das, was ich meine. Den Tag sehe ich auch so. Also ich bin sonst echt eher, muss wenig Menschen haben. Aber wenn ich zu so einem Event gehe, dann unterhalte ich mich auch mit allen. Also, nee, aber da geht's, also es gibt einfach, also weißt du, so Leute wie die Schlemmercacher, die sind ja eine andere Kategorie, das sind Freunde einfach, ne? Die sind ja schon klar. In anderen Zusammenhängen und davon gibt es eben noch ein deutlich mehr. Aber so, dass jetzt wildfremde Menschen mir sagen, ach, du bist dann und dann dort, lass uns doch treffen, das passiert einfach nicht. Echt nicht? Nee. Das hatte ich durchaus schon. Das finde ich jetzt nicht schlimm, aber ich finde es, das ist für mich ein komisches Gefühl. Ja, die sind in der Regel Menschen, die ich wenigstens aus ihrer Netz, von ihrer Netzfigur her schon kenne. Dass sie viel kommentieren, dass man Mails von ihnen kennt, dass man mit Facebook weiß, wie die aussehen und so. Aber so wildfremde, ne, wo ich erstmal stalken muss. Ja, ist, klar. Nee, passiert nicht. Ja, okay. Ja, ist auch mal interessant zu wissen. Ich meine, ihr habt ja nur gewisse Berühmtheit da erreicht, ganz klar, leider schon durch die Musik auch. Ja, ist ja dann schwierig. Ich habe lieber Bekanntheit. Ja. Ich glaube, Bekanntes. Wir haben beim Cashen sowieso so eine komische Pseudoprominenz. Das ist alles, ich finde schon sehr merkwürdig. Aber da sind wir schon oft genug drauf eingegangen. Benutzt du denn immer noch Software für die Cash-Verwaltung oder machst du das nur noch... Ich habe jetzt GSAK weggeschmissen, was nicht an GSAK liegt, sondern daran, dass mein Parallels das letzte Update auf Lion irgendwas nicht mehr mitgemacht hat. Ich habe ja Parallels mal irgendwann gekauft für 80 Euro und dann wollten die immer wieder, ne, bei jedem Update von macOS wollten die nochmal wieder 20 Dollar, irgendwie 20 Euro haben. Und ich hatte jetzt echt die Schnauze voll. Ich fühlte mich geknebelt von den Jungs. Ja, das geht. Und habe gesagt, leck mich doch am Arsch. Und habe ich Parallels runtergeschmissen und habe keine funktionierende Windows-Version mehr im Moment. Insofern ist jetzt tatsächlich meine Cache-Verwaltung in GSAK erstmal gestorben. Es gibt mittlerweile aber auf dem Mac-Markt das ein oder andere, mit dem man ganz gut kann. Mhm. Es scheint mir immer noch nicht die Mächtigkeit von GSAK erlangt zu haben, aber ich müsste jetzt aber auch auf, ich habe meinen Laptop jetzt nicht mit. Wie es genau heißt, CacheMate ist es nicht, sondern es ist ja mein Smartphone-Programm. Ja, es gibt da etliche von, ja. Ich müsste gucken, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Eigentlich hat fast die Benutzung von Smartphones für mich das nahezu überflüssig gemacht. Also die Datenbank immer dabei zu haben und mit Ortsangaben angereichert abrufen zu können, finde ich perfekt. Entspricht ganz meiner Art zu cachen im Moment. Und es gibt ja tatsächlich so viele Apps, die auch enorm umfangreich sind, inklusive Field Notes erstellen, die dann automatisch hochladen, damit du später bequem am Browser loggen kannst und was nicht alles. Also gerade schon, das ist großartig. Also bei Field Notes habe ich schon relativ viele gemacht. Also ich bin dann viel ja mit dem Handy unterwegs, suche mir dann meine Dosen vor Ort, gucke dann, was da ist. Und die logge ich dann auch gleich per Field Note. Ja. Das heißt, du hast die Field Note hochgeladen. Ja, genau. Und mache mir in der Regel in der Field Note auch noch wenigstens eine Mini-Notiz, dass ich mich halbwegs erinnern kann, falls ich dann doch nochmal loggen will. Ihr habt mich schon besungen, sehe ich gerade im Chat, wüsste ich jetzt gar nicht. Kriege ich überrascht mit. Ich habe mal am Rande mitgekriegt. Also es tut mir wirklich furchtbar leid für alle Live-Hörer, die heute nicht zuhören können. Das sind bestimmt ein paar hundert Stücke. Es brennt mir in der Seele. Ich habe gerade gelesen, hier gehen tatsächlich nur 80 gleichzeitig. Und müsste es nicht heißen, Debo, die hat die Dosenfischer schon besungen? Nee, ich habe ja nicht gesungen. Ich kann ja nicht singen. Also von daher... Ach, das tut mir echt der Seele weh, dass die alle nicht zuhören können, weil wir jetzt bei 80 Leute mal alle rausfliegen. Aber oh, bei dicke Programmierer wirst du eingeordnet. Guck. Ach so. Was das dreist. Das muss ich auch sagen. Wo ist dieser Button, wie man die rauskickt? Tschüss. Nein. Merkst es selber, ne? Ja, ja. Tschüss. Es ist, ja. Nee, wir kommen auch nicht zurück auf 1000 Mikes, ne? Also, nee, habe ich. Die sind da drüben am Chatten, das können sie, weil ich es noch laufen habe, ja. Aber sie kriegen keinen Ton. Also wie gesagt, das tut mir echt leid heute für die, die jetzt das später in Konserve hören müssen. Beim nächsten Mal wird mit Sicherheit wieder alles gehen. Da haben ganz offensichtlich tatsächlich die Betreiber von 1000 Mikes irgendwo den falschen Hebel umgesetzt. Ich finde es auch ärgerlich. Aber so ist das manchmal im Leben. Und ich verspreche euch, beim nächsten Mal wird das schon wieder klappen. Also von daher müsst ihr da jetzt erstmal mit leben. Ja, weiß ich auch nicht, was die gemacht haben. Die wollten uns das verdoppeln von 750 auf 1500 und die müssen ja was falsch gemacht haben. Also ich habe das ja live immer noch laufen daneben bei parallel. Chatten kann man da drüben wohl, aber man kann leider nicht hören und hier sind wir bei 80 begrenzt. Ich sehe das nämlich immer, bis 80 kommt da und dann fliegen wieder ein paar raus und dann kommen wieder welche dazu. Also ganz offensichtlich. Doch, Ton bei 1000 Mikes kommt. Echt? Ja. Ja, einer schreibt ja, einer schreibt nein. Also für die, die nicht reinkommen, versucht's mal bei 1000 Mikes. Das können die jetzt natürlich nicht hören. Super Idee, das hier jetzt bekannt zu geben. Nee, müssen wir, weil da steht wieder alles off, ich weiß es nicht. Tja. Das ist schon verrückt, wenn man sich mit sowas auch noch umschlagen muss. Ja, das ist heute ein bisschen ärgerlich, zumal es jetzt nach einem Jahr das erste Mal passiert. Und nur hätte ich bloß nicht gefragt, hätten wir die 750 genommen, fertig ist, siehst du. Irgendwas ist immer. Du siehst also, live macht's euch nicht leichter. Nee, da habe ich Respekt vor, muss ich auch sagen. Ja, da kommt immer noch Verbindungsfehler bei 1000 Mikes. Also das funktioniert offensichtlich immer noch nicht. Wie gesagt, Kinders, nächstes Mal wieder 1000 Mikes. Diesmal müssen wir mit MixLR hier zumindest 80 Leute glücklich machen. Der Rest leider Konserve. Was benutzt du denn noch so an Internetseiten, außer GC-Con? Warte mal, also bei mir geht's jetzt auch. Ich staune ja auch. Was? Ich habe jetzt gerade bei 1000 Mikes nochmal geklickt und ich bin jetzt auch mit drin. Echt? Ja. Also wenn du Lust hast, kann ich dir jetzt mal eine prima Rückkopplung basteln. Schreiben ganz viele Leute. Hm. Tja, naja, dann einfach Finger weg und ja, laufen lassen, ne? Dann wollte ich gerade sagen, also wer hier nichts wird, geht auf 1000 Mikes. Nur wer hier nichts wird, hört das auch nicht, kriegt das also auch nicht mit und versucht es bei 1000. Ja, ist scheiße gelaufen, da muss man aber ab und zu halt mal leben. Oh, wir haben eine satte Sekunde Rückkopplungszeit. Ja, also schalt mal aus, er hat jetzt nämlich Echo, das dürfte eventuell genau darüber kommen oder so. Keine Ahnung. Aber es gibt nicht das berühmte hohe Piepen. Das ist so die richtige Rückkopplung, ja, stimmt. Nee, also das bei einer Sekunde ja, Verzögerung geht es nicht. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich meine, so schlimm ist es jetzt auch nicht, das als Konserve zu hören, sorry. Aber es wäre nur mal gespannt gewesen, ob wir heute die 750 erreicht hätten. Aber so bleibt uns das für die Reviewer-Sprechstunde. Falls wir die Termine nicht erstmal zusammenkriegen. Wo waren wir? Internetseiten, außer GC.com. Also schon Bezug auf Geocaching jetzt. Ist schon klar. Irre viele Blogs. Also ein paar spezielle, die man so empfehlen kann. Ich weiß, es ist immer gefährlich, weil die man jetzt nicht nennt, die sind unter Umständen angefressen. Aber ist tatsächlich, ja. Das deswegen nennen mal so 1, 2, 3 ohne Reihenfolge, sondern einfach nur so, die wirklich so ein bisschen over the top vielleicht sind. Also ich schätze JR sehr. Ich weiß ja, was ihm nachgesagt wird, dass man sagt, so die Geocaching-Bild-Zeitung. Das stimmt ja so nicht, weil er ja nicht, also er lügt und betrügt ja nicht. Ne? Nee, gar nicht. Insofern ist das mit der Bild-Zeitung eigentlich ein sehr gemeiner Vergleich. Also den lese ich sehr gern. Er überspitzt ein bisschen, nennen wir es mal so. Das finde ich aber auch gerade gut. Das macht er wohl gerade sagen. Das, ja, gefällt mir auch. Und er ist damit, er hat keine Angst. Also er, ne? Ja. Wenn er was meint, dann schreibt er das auch so. Und das vielleicht so, wenn jeder 10. Artikel mal positiv wäre. Dann würden garantiert die Leute sagen, auch schon wieder so eine Lobhudelei. Ja, das stimmt natürlich auch. Ja. Also, weil Leute mögen ja auch Streit. Oder er wird altersbildet. Ja. Also ja, der ist ganz sicher jemand, den ich viel lese. Traveling Jack lese ich also wenigstens immer so die ersten 5 Absätze. Ja, okay. Ja, ne, manchmal verliere ich dann auch den Faden. Schreibt das ist lang, ja. Eben, also schreibt lang und schreibt wortreich. Ja. Und das, dafür habe ich nicht immer den Nerv einfach. Da kann er aber nichts für, sondern das ist einfach die Gelegenheit, wann man liest. Ja. Ne? Also ich liebe deine Kompromisse. Manchmal ist es halt im Raucherraum mit dem Handy mal eben und dann ist es einfach vorbei, wenn es vorbei ist. So, ne? Ja, klar. Aber ist auf alle Fälle dabei. Jetzt 9 Grad Ost. Mhm. Kommt diese großartige Geschichte über den Lost Place, wo die Familie mit Mandy und Cindy und dann brechen die am Schluss ein und sind alle tot. Da kam auch schon lange nichts mehr, ne, glaube ich. Nee, aber das der Dithmarscher? Ist das der Dithmarscher? Ich glaube auch, ja. Ich weiß es gleich ganz genau. Der Dithmarscher, glaube ich, in den verschiedenen Social-Media-Formen. Ja, könnte aber gut sein, ja. Man kann einfach schreiben. Ist einfach total schön auch zu lesen. Mhm. Na, das reicht ja auch. Also, wir wollen ja gar nicht, sonst fangen wir doch an, hier eine Wertung zu nehmen. Darum geht es ja gar nicht. Ja, und manche überfliege ich halt einfach, um zu gucken, was Stand der Dinge ist. Ne? Mhm. So. Steht dieses hier auch. Grundrauschen. Ne, dieses Grundrauschen möchte ich manchmal. Ja, den RSS-Feed lese ich da immer gerne zu durch. Da sind die Überschriften drin und bei vielen reicht mir das dann auch, um zu hören, will ich das jetzt wissen. Noch vor 5 Jahren hätte ich dir gesagt, ich muss Überschriften nicht so formulieren, dass danach jeder weiß, was im Artikel steht. Künstler, tatata, lass mir lieber was einfallen, was Kluges, was Originelles. Nee, da hat der Job total geprägt. Also ich selber konsumiere Medien so, dass ich gerne möchte, dass im Betreff einer E-Mail, auch in der Überschrift eines Artikels, ich lese, was mich erwartet und ich dann entscheiden kann. Genau, ob ich es mache. Ne? Geht's weiter? Und genauso versuche ich es jetzt selber auch zu machen. Mhm. Ich muss mal eben gerade beantworten. Im Chat fragt gerade einer, wir sind in iTunes unter schweigende Mehrheit, findet man eigentlich. Wir haben 10 Rezessionen mittlerweile. Rezessionen? Ja, nee, gar nicht wahr, 2. 10 Rezensionen, Herr Buddy. Ja? Ich will ja ungern den Oberlehrer machen. Ja, aber das kannst du ruhig, das stört mich. Also in der Rezession sind wir, nicht so gut geht. Und Rezensionen bekommen wir, wenn uns jemand beurteilen will. Uns geht es jetzt auch nicht so gut. Wir müssen heute mit 70 Hörern auskommen. Siehst du? Die sind nicht mehr gewöhnt. Wir sind also doch in dieser Art Rezession. Also, wenn man es so sieht. Naja. Schön rausgefunden. Ich muss erstmal hin und her schalten hier, damit wir auch unseren Chat dabei behalten. So, Bildungsradio, genau, wir haben heute Bildungsradio. Wir haben einen Bildungsauftrag erfüllt und haben uns heute einen vom NDR extra. NDR 1 ist das, ne? Genau, NDR 1 Radio MV. Es gibt ja noch Radio 1 Niedersachsen. Ne? Ist das NDR 1? Ach ja, Radio Niedersachsen. Ja. NDR 1 Schleswig-Holstein. Hier in Hamburg ist es, glaube ich, 90,3. Die NDR1-Frequenz. Ja. Also das ist ja so diese Aufteilung, die Öffentlich-Rechtlichen machen. Ja, sie haben halt ein, ich sag mal, Heimatprogramm, das ist NDR1. Mhm. Also NDR1 ist immer das Programm, das regionale Informationen sammelt und verbreitet neben dem Musikstil. NDR2 ist klar, das ist die einzige werbefinanzierte Welle im NDR. Mhm. Die sendet demzufolge natürlich ganz Norddeutschland weit und versucht, einen großen Konsens herzustellen. Enjoy als Jugendprogramm. Nett formuliert. So, ungefähr. Werbeblock, sagt der Herr Seidel. Ja, aber müssen wir Frechheit. Ja auch. Das Herr Seidel kriegt doch bei sich da gar kein NDR. Geht überhaupt kein Radio. Außer Live-Podcast gibt es da nichts. So, was haben wir denn noch Schönes überhaupt? Ich muss mir gerade eine Cola-Flasche aus den Gummibären suchen. Hast du schon mal Probleme gehabt beim Cachen? Also Jäger, Förster, Polizei, irgendwas? Meine Lieblingsgeschichte oder die auch mich selber nachhaltig geprägt hat, habe ich ja mit Arne von den Ardus erlebt. Mhm. Da war ein Cache an einer Nottreppe eines Baumarkts. Mhm. Extrem clever versteckt, sodass man, also auch wenn es nur letztendlich auf Magneten und Metall hinauslief und eine große Dose extrem lange suchen musste. Und es war, ich sag's nochmal, die Nottreppe eines Baumarkts. Ne? Und wenn man da nachts mit Taschenlampen drauf rumkraxelt und auch mal so die Türen untersucht und überall mal drunter fasst, dann finden das Leute merkwürdig. Und in diesem Fall kamen da 2 Dinge zusammen. Also wir beide suchten diese Dose und junge Polizisten in Ausbildung zu perfekten Kriminalisten hatten gerade Praktikum Outdoor. Ne? Sprich, die waren furchtbar heiß, irgendwas zu erleben, was mit Verbrechern zu tun hat, die sie voll cool zur Strecke bringen. Und wir waren halt zur falschen Zeit am falschen Ort. Ergänzt sich wunderbar. Genau, und also da war auch wirklich das Erlebnis irre, weil wir haben also die Dose dann gefunden, gelockt und sind über einen so riesengroßen Einkaufszentrumsparkplatz ganz einsam gegangen. Und man sagt Arne zu mir, du, da sind zwei Typen hinter uns. Ich sag, weitergegangen, Arne seine Taschenlampe schon so genommen, dass er gut zuhauen kann. Ich habe irgendwie mein Portemonnaie ein bisschen dichter dahin gesteckt, wo sie wahrscheinlich nicht hinfassen. Ne? Und plötzlich waren es dann drei. Ne? Nachdem Arne die Taschenlampe so in die Hand nahm, ne? Wurden es dann drei. Am Ende waren es vier, die uns folgten und weitere, ich glaube drei oder so, die uns dann an unserem Auto erwarteten. Unser Auto ableuchteten, sich zu erkennen gaben, meinten, wir hätten da komische Sachen gemacht. Was soll denn was? Habt ihr ja auch. Wie gesagt, Passat geguckt, was hinten im Kofferraum ist, ne? Auch irgendwelche großen Scheren. Dann sind wir also, achso, dann haben wir ihn natürlich, also bei uns beide hängt ja der Job dran, öffentlich-rechtlicher, ne? Das ist ja, ne? Also wenn wir auch keinen Eintrag haben, irgendwie wegen irgendwelcher. Ja, klar. Haben wir klar. Ganz offen gesagt, was wir hier gemacht haben, haben erklärt, was es ist, haben ihnen gezeigt, was man dafür braucht, die Software, haben also alles versucht, so glaubhaft wie möglich zu machen. Wie jetzt Software? Ihr ermittelt für den Sender? Hier, nein, also unser iPhone mit Geocaching-Software drauf. Ne? Und stell dir mal vor, du hättest die Leiter doch hinten im Koffer, überhaupt die ausziehbare. Ganz schlecht, wirklich. Also da hast du erstmal gemerkt, was, ne? Und wir haben ihnen halt gesagt, wo die Dose ist. Dann, also Funkgerät raus, ne? Also hatten sie noch Leute da an der Treppe geparkt und die suchten dann wie die Wilden. Die anderen waren mittlerweile besänftigt, wollten zwar unsere Ausweise sehen, haben die ja, auch klar. geprüft und so, das ganze Programm, aber hatten dann, war dann vorbei. Ne? Und wir dachten so, jetzt könnten wir nur noch ein einziges Problem kriegen, nämlich, dass die Dose nicht finden. Ne? Und dann uns schon wieder nicht glauben, ja, weil klar. da ist gar keine Dose. Also Arne und ich nochmal hin zu dieser Treppe, schon von Weitem, weil es war ja dunkel, ne? Wir sind es nochmal, dürfen wir helfen? Und dann haben sie wirklich die Dose nicht gefunden. Dann sind wir halt hoch und haben ihnen geholfen, haben ihnen die Dose gezeigt, dass sie waren glücklich und haben gelockt. Ja, herrlich. Das waren wie gesagt Polizeischüler, also die waren auch vom Wesen her am Ende schon freundlich. Ja, klar. Und wir hatten Angst vor ihnen, weil sie halt deutlich jünger waren als wir und so extrem street-credible Klamotten trugen. Ne, also die waren extrem so auf Kapuzenpulli, St. Pauli-T-Shirt. Ja, super. Ja. Weißt du, also deswegen hatten wir halt Angst vor ihnen und nahmen sie erst nicht für voll. Ja, aber dann. Ja, das war das Ärgererlebnis. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Ja, und wenn man dann Taschenkontrolle macht, was findet man bei euch so in der Cacher-Grundausstattung? Lockpicking-Set und so weiter? Ist natürlich ideal in der Situation. Ja, wäre super, ja. Ich glaube, mehr kann man sich nicht reinreiten. Ja. Ich glaube, Sobo haben sie mal so angehalten. Haben hinten ins Auto reingeleuchtet und da war dann seine ausziehbare Leiter. Also alles, was man so braucht, um einzubrechen. Ist schon scheiße, ja. Ja. Liest du denn die Cash-Listings, bevor du losziehst? Hat eigentlich irgendwer diese Frage mal mit Ja grundsätzlich, mit Ja beantwortet? Ja, doch, nicht, ne? Ja, doch, natürlich. Echt? Also ja, grundsätzlich natürlich nicht. Ja, so zum Beispiel also unser letzter Gast, der MCK04. Ja, mit 15 Pfunden. Ja. Ja, der hat also gelesen. Bei, also ich unterwegs, iPhone, Entschuldigung, also Smartphone, App ja. und Kram. Nee, da gucke ich in der Regel mir nur den Hint an. Also gerade weil es urbanes Cachen ist. Ja, total. Ja, das kenne ich also auch. Vor allem, also sobald die Möglichkeit besteht, dass Menschen mich beobachten könnten, selbstverständlich lese ich da sofort den Hint und erwarte das auch, dass ich einen aussagekräftigen finde. Ja, das ist immer schwierig. Ja, nicht gerade, wenn ich jetzt, wenn ich ein Müstvieh angehe, dann weiß ich ja, was mich erwartet, weißt du? Oder wenn entsprechend, ich gucke auch gerne mal in die Logs vorher. Also ich beschäftige mich schon den Moment, den ich brauche, um da hinzukommen, irgendwie mit dem Cache, natürlich. Aber ich gebe ehrlich zu, so ein Stadtrundgang, langes Listing, Dom gebaut von geweiht, Bischof hat dort gewirkt bis. Ja. Oh, nicht. Nee, in der Regel nicht. Nicht zwingend. Ja, aber da ist der Hint ja immer gleich. Hinten rechts an der Regenrinne. Ja. Ja. Ja. Unten an Baumwurzel mitten im Wald. Das sind so die Caches, nicht die Hints, die ich immer liebe. Ja, genau, nicht unten, nur auf Kniehöhe, super alles. Ja, brauchst du nicht. Oh. Mittlerweile habe ich so ein Standard-Lock, hinter dem auch steht, der Hint hat mir leider in keinster Weise geholfen. Das ist echt. Also nee, bin ich auch ein großer Verfechter von macht Hints sinnvoll. Ja. Nicht irgendwie dann im Hint nochmal umgedrehte Buchstaben ja. und auch nicht, wie gesagt, das berühmte brauchst du nicht oder findest du auch so, sondern bitte, so wie es gedacht ist, hilf mir einfach. Schont auch sehr die Natur. Ja, das ist jetzt ja der seit einigen Jahren oder ja wenigstens seit 2 Jahren dazugekommene Aspekt. Ne? Ja, wird auch mal wichtig, umso mehr Leute es werden, ganz klar. Ja, genau, Baumstumpf im Wald. Das lese ich immer noch. Genau. Das ist also nicht selten. So ein Birkenwäldchen Birke. Ja, ja. Immer wieder ein Traum. Nee, ich kriege ja immer wieder auf den Deckel, ich habe ein Cache mitten im Wald und der Hint dazu ist nicht am Baum. Woraufhin ich dann immer wieder Ärger bekomme, das nicht, das hätte ich mir ersparen können, das kann ja eigentlich nur am Baum sein. Nee, wieso, dazu wird ein DNF gelockt und ich sage dann, doch, das ist so. Wieso, ist doch ein total geiler Hint, weil dann muss ich halt im Wald das Objekt suchen, was nicht nach Baum aussieht. Ja. Ja, aber du denkst ja auch, das ist so. kann man nicht von jedem verlangen. Das ist jetzt Publikumsschelte. Nee, gar nicht. Ich glaube, die das nicht machen, die hören uns auch nicht. Also die reicht es auch nicht, um sich irgendwie bei Mixer anzumelden. Hast du denn Challenges gemacht, fragt das Fehlwerk gerade. Ich überlege, ob es wirklich nur die eine war. Die vom Spiriner Schloss. Also stelle dich hin, gucke das Spiriner Schloss an und sei fertig mit der Challenge. Ja, die habe ich absolviert. Tatsächlich einen sogar. Ich habe Kakadu, Marco. Challenge? Was ist das? Du hattest mal einen gesagt. Du hast nicht mal einen gemacht. Nein. Nie, nicht. Gar nicht. Null. Niente. Das heißt, wir haben hier insgesamt einen. Ja. Unser Gast hat mehr als wir zusammen. Das ist auch was. Da ist er uns weit voraus. So. Was haben wir denn noch schön? Wie lockst du denn Caches, die dir so gar nicht gefallen haben? Oder lockst du die gar nicht? Also erstmal Caches, die mir überhaupt nicht gefallen haben, natürlich auch keine große Chance, gelockt zu werden. Mhm. Andererseits, bei Caches, die mir überhaupt nicht gefallen, finde ich es erstmal nicht schlimm, ganz kurz zu loggen. Und wenn ich ganz kurz loggen kann, dann kann ich ja von unterwegs loggen. Dann kann ich es ja auch schnell ins Telefon tippen. Mhm. So. Also ich versuche natürlich, also versuchen ja alle, das ist ja das, also man versucht natürlich die klassischen Phrasen zu umgehen. Also wenn es geht, nicht schnell gefunden, sondern Das tun nicht alle. Die Möwen kreischten am Himmel und ich habe gelockt. Irgendwie ist jetzt auch nicht sehr kreativ, aber wenn man sowas liest, kann man davon ausgehen, war nicht so viel los da. Also war nicht so herausragend. Also alle umgehen das nicht. Ich habe so einen Knopf oben mit, wie heißt das? Scream ist Dings Monkey hier. Grease Monkey? Grease Monkey. Da kannst du draufklicken und ist das Lock gefüllt. Das ist für die. Das Caches nennt sich bei Grease Monkey dann nur Ipsum Signatur. Oder was? So mit Grafiker Blindtext. Ja, nee, da steht dann drin, auch diesen Cache haben wir mit Glück gefunden. Vielen Dank für den Cache. No Trade. Den bin ich fertig. Ich weiß jetzt nicht, wie das Skript heißt, aber das ist so eine Erweiterung. Damit konnte man eine ganze Zeit lang auch dann, zum Beispiel die Fettschrift einfach nur per Klick einschalten und wieder ausschalten und so weiter. Das war recht komfortabel. Und da gab es. GCBB-Code, glaube ich, oder so war das. Ich weiß aber auch nicht. GCBB-Code, ja, so in etwa muss das heißen, genau. Und da gab es halt die Funktion mit der Signatur. Ja, und die Signatur ist halt als Standardtext drin. So kann man das machen, ja. Aber jetzt habe ich natürlich einen blöden Tipp gegeben. Egal. Da steht es auch, GCBB-Code. Also du kannst praktisch einen Standard-Log-Text vorlegen, gehst da drauf und der legt dir einfach einen Standard-Text schon mal rein. So, wenn der Cache, du sagst, da hat sich einer, der hat hingeschmissen, und drückst auf Enter und dann lässt er doch so. Da kann sich einige auch, selbst darüber regen sich noch welche auf, aber es ist ja, naja, es regen sich eigentlich immer irgendwie alle über irgendetwas auf. Also irgendwas findet sich schon, worüber man noch meckern kann. Wie gehst du denn auf Logs, die deine Caches so kritisieren? Also man schätzt ja seine eigenen Caches relativ realistisch ein, hoffe ich mal. Ne? Ja. Also man weiß relativ genau, wo hat man sich ein bisschen Mühe gegeben und freut sich natürlich dann auch, wenn Leute das würdigen und wo ist es einfach bloß eine Dose. Ne? Mhm. Meist ja. Und der bei mir am häufigsten gelockt wird, nämlich der Dosenfisch 1, weil er einfach an der Straße liegt und man also schnell anfahren kann und den suchen, der wird in der Regel wie so ein Cache gelockt, der einfach mal da an der Straße lag und wo man schnell mal hingehen konnte. Manche Leute loben noch das idyllische Plätzchen. Es ist in einem Sinne idyllisch, weil da der See ist und man schön gucken kann. Aber hinter einem ist die Straße und dadurch ist es nicht ganz so idyllisch. Also ich habe immer großen Respekt vor Menschen, die das als Idylle empfinden. Das ist nett von ihnen, dass sie mir da das heißt, sie mögen dich. Auf die Schulter klopfen. Aber in Wahrheit ist es natürlich tatsächlich eine große Dose an einem See und da gibt es in Schwerin schönere Plätze, selbstverständlich. Insofern bin ich kein Böse, der dann auch schreibt, ja, aber die Straße war zu laut oder der Weg dahin war doof, falls er mal quer über die Wiese geht oder ja, kann ich gut mit leben. Bei den adoptierten Caches, das sind wie gesagt einige, weil muss ich kurz erklären, in der Region meiner Großeltern, das ist so Niemandsland in Mecklenburg, da ist nichts. Ne? Und da waren ganz, also vergleichsweise früh Caches. Ja. Und als die Ownerin aufgehört hat, war es mir auch ein Bedürfnis, die zu erhalten, weil es eben auch zu meinen ersten gehörten sie. Und waren dort in dieser Cache-Diaspora, wie gesagt, Urgesteine. Mhm. Da bin ich völlig emotionslos, weil die warte ich nur. Ja, klar. Da, ne, klar, da bringe ich wirklich bloß eine andere Dose hin. Ist mir völlig Wurst, ob die jemand toll oder scheiße findet. Das kann ich nachvollziehen, klar. So, und dann überlege ich gerade, was noch. Also, das U-Boot war ja so der tollste Cache, den ich hatte. Mhm. So, und da waren auch die Loks entsprechend einfach, weil es war immer ein Erlebnis mit dabei. Klar. Du bist halt irgendwie Boot gefahren oder geschwommen oder und auf dem Lost Place warst du am Schluss auch noch. Also da gab es kaum, also richtig kritische Loks gab es da gar nicht. Mhm. Ansonsten, ich kann mit Kritik nicht so gut, gebe ich gern zu. Also, mir geht das. Kritisier mich doch, du Arschloch. Wollte gerade sagen, als ich die noch hatte, ging mir das mal tierisch auf den Sack, wenn da einer negativ gelockt hat. Da stand mir erstmal bis hier, da musste ich erstmal 3 Stunden warten, bevor ich da irgendwas. Archivier das alles. Nee, so schlimm war es nicht, aber. Habe ich aber auch schon mal gemacht. Ja? Archiviert? Ja, aus so einer Trotzreaktion habe ich auch schon mal archiviert. Ich habe es dann wieder rausgekramt. Doch, das, ja, doch, habe ich tatsächlich. Habe ich. Aber war ich wirklich trotzig auch so. Blöd, Mann. Ich habe ihn auch wieder rausgekramt. Ich habe ihn dann aber wieder archiviert, als noch weiter genügelt wurde. Also, ja. Ja, hätte ich auch geschickter machen können. Nur noch 66 Hörer. Ja, da sind auch viele rübergewechselt zu 1000 Mikes. Wir machen das auch für 50 Hörer noch. Was hältst du denn von diesen Vereinen und so? Mittlerweile muss man ja gar nicht mehr fragen, was man von der Idee hält, sondern es gibt ja definitiv schon welche. Wovon? Von Vereinen. Geocaching-Vereinen. Ja, ja, gibt's. Und was hältst du grundsätzlich von der Idee, ohne jetzt den einzelnen Verein da rausnehmen zu wollen? Das ist ein bisschen wie mit dem Cache, den du keinen Favoritenpunkt geben wolltest. Also ich habe da Respekt vor. Ich finde das total okay, wenn Leute sich organisieren und damit ja auch eine geschlossene Haltung zu irgendwas demonstrieren und möglicherweise auch auf irgendwas achten, sei es Naturschutz, sei es Cache-Qualität, keine Ahnung. Also ne, das finde ich respektabel, finde ich total okay. Und ich kann ja auch Menschen verstehen, die dazu neigen, in Vereine einzutreten. Also warum nicht auch... Ja, ne? Hat ja seinen Reiz. Also für mich persönlich ist es nichts. Also würdest du dich auch deren Regeln nicht unbedingt beugen, wenn die anfangen wollen, Regeln einzuführen? Das kommt darauf an, ob ich sie für sinnvoll halte. Aber dazu muss ich ja kein Vereinsmitglied sein. Wollte ich gerade sagen, aber dann letztendlich, also ja, ist das nicht so entscheidend, was die für Regeln aufstellen würden. Also ich weiß nicht. Sagen wir so, ich kann mir schon, wenn ich jetzt mal überlege, ich würde jetzt meine allerliebsten Lieblingsgeocacher zusammennehmen. Mhm. Dann wären wir schon ein ganz lustiger Verein und könnte man auch ein Vereinsgebäude finanzieren. Da heißt zu überlegen, dass man sich da einmal die Woche trifft und einen säuft. Und heißt Nordseetaufe. Nein, das Saufen muss gar nicht sein. Aber man sich da einmal die Woche trifft und irgendwie einen Ort hat einfach, einen coolen, den man sich selbst gebaut hat und der fetzt irgendwie. Mhm. Das könnte ich mir schon schön vorstellen. Und wer das Glück hat, seine Lieblingscacher in seiner Region zu haben, ne, bei mir sind die dummerweise über Deutschland verteilt. Das Problem ist mir durchaus ein Begriff, ja. Das kenne ich nur zu gut. Aber wir haben ja, uns besuchen die Schlemmercacher bald ja mal wieder, Gott sei Dank. Wir kommen ja am 1. Januar zum Podcasten hier. Ich konnte sie überzeugen, dass sie mal vors Mikro hier sollen. Das machen sie auch gut. Da gehe ich von aus. Also von, ne, sind ja nette Kerle, also von daher, nette Kerle ist auch gut. Ne? Ja, Schulze und Schulze. Genau, ja. Also eigentlich... Welcher ist denn der ungewöhnlichste Teil deiner Kescher-Ausstattung? Wo hast du die verdammt? Frage? Ich stehe überhaupt nicht auf dem Set. Ich bin einfach hier heimlich kreativ. Da oder auch gerade. Jetzt fängt er an, hier selbstständig was einzubauen. Eigenständiges Denken ist nicht erwünscht. Danke. Das Dumme ist, das ist ja eine Frage, die richtig gut und auch griffig nur zu beantworten ist von Leuten, die so tüfteln. Ne, die sich also gerne mal was basteln oder so. Also ich persönlich finde, das ist jetzt nicht... Muss ja nicht selbst gebastelt sein, aber was hast du denn, wo du denkst, das hat nicht jeder? Ja, genau. Hab ich, warte mal. Gebastelt muss das gar nicht sein, sehe ich auch so. Ich habe was nicht jeder hat, und zwar ist das so ein Swiss Knife, hier so, wie heißen die Victorinox. Was ist das denn? Sieht das jetzt aus wie eine Visitenkarte. Genau, das ist die Größe einer Kreditkarte ungefähr. Das ist das Schweizer Taschenmesser für Frauen, weil es ins Portemonnaie passt. Richtig. Es hat, wie gesagt, die Größe einer Visitenkarte, einer Kreditkarte ist ein bisschen dicker. Da ist ein kleines Messerchen drin. Süß. Da ist so ein Ninja-Stern drin, der aber in Wahrheit Schraubenzieher ist. Also dieses Objekt ist mehrere Schraubenzieher. Etwa so groß wie halb so groß wie eine Rasierklinge. Genau, dann hier wird hier den Stift, ganz wichtig. Cool. Da hat man also immer einen Stift dabei. Die Mine, mehr ist es ja eigentlich nicht. Ja. Dann gibt es hier noch eine Pinzette. Wenn ich im Felde am Cache das frisch gerissene Wild aus meinen Zähnen pulen muss, habe ich auch einen Zahnstocher dabei. Das finde ich gut. Zahnstocher fehlt mir eigentlich immer. Und natürlich meine Fingernägel. Ne? Nach dem Cache-Erlebnis kann ich dann noch meine Fingernägel. Was da noch alles? Ja, dann ist das für Mädchen. Jetzt sehe ich es auch. Ja, sag ich doch. Ja, ja. Und das hat meine Mutter mal von ihrer Hausbank geschenkt bekommen und ist freundlich an mich weitergegeben. Und weil es in meine Gürteltasche passt, habe ich es tatsächlich immer dabei. Das und ich finde es nicht ganz gewöhnlich. Deine Mutter hat ein Konto bei einer Schweizer Bank? Noch nicht. Für ihn angelegt. Einer musste das darüber bringen und die Mutter sah nicht so. Ne? Dann wird er jetzt aber ruhig, ne? Nee, ja. Nein, es ist aber es ist trotzdem schön. Mein Großvater, nein, ich kann das erklären. Ich kann es wirklich erklären. Mein Großvater hat das Geld, ja. Mein Großvater war Zeit seines westlichen Lebens, also ab 1990, Aktionär bei der Raiffeisenbank. Da ist man ja nicht einfach Kunde, sondern da ist man ja, Dorf. Da hat man zwei Anteile. Als Dorfvertreter ist man ja dann auch, genau, da wird man auch eingeladen zu all diesen Aktionärsversammlungen und dem ganzen Kram. Das ist per Erbschein auf meine Mutter übergegangen. Und schon von meinem Opa hatte ich so ein richtiges Victorinox-Taschenmesser bekommen, was er, weiß ich nicht, ob er da eine Aktie mehr gezeichnet hat oder so, bekam er da so ein Taschenmesser bei so einer Aktionärsversammlung, statt Dividende vielleicht, ich weiß nicht, die vom Dorf kriegen nur Messer. Und das war jetzt sozusagen das zweite schon. Also die müssen so einen Vertrag auch haben, die Raiffeisen-Leute mit Victorinox. Da steht bei Amazon, das verstehe ich nicht, bei Amazon steht 15,50 bis 72 Euro. Ja, je nach Ausführung. Das ist aber auch transparent. Das ist transparent, viel mehr drin, ja. Da ist eine Schere drin, sehe ich hier. Du musst mal die Hello Kitty Edition anklicken, die ist teurer. Die Hello Kitty Edition. Ach guck mal, nee, hier gibt's verschiedene, ja. Aber das ist doch überall mit. Das hast du doch etwa, ne? Nee, das ist nur, weil es schwarz ist. Das ist meins, das habe ich. Das da, das Graue. Dunkelgrau. Ach, ihr könnt ja gar nicht mitgucken. 18,10 Euro. Ja, das tun wir wieder in genau, Tom, zeig mal für die Zuhörer drauf. Ja, genau. Also Victory. Das ist so verführerisch, weil man ne, ist schon live. Wie und dann habe ich hier so einen großen Monitor, wo ich zugucken kann, wo Jörg gerade hinsurft. Da denkt man, alle können zugucken. Man nickt auch immer gerne und so. Also das Ding heißt Victorinox Swiss Card Transparent. Naja, ja, transparent muss nicht transparent sein. Transparent ist ja egal, aber Victorinox Swiss Card. Sieht ganz witzig aus, das Ding. 18 Euro, es geht ja noch. Da musste ich für meinen. Und es gibt im Alltag erstaunlich viele Momente, wo man dann doch mal da einfach hingreift. Ja, das glaube ich. Ne, und sei es hier das Amazon-Paket aufmachen, dafür ist so ein kleines Messer ja ausreichend. Also. Cool, was alles gibt, wenn man lernt dazu. Guck mal, Marco kennt sich aus mit Hello Kitty. Ihr Mensch hat auch eine kleine Tochter. Naja. Da kennt er sich aus. Ja, das ist ja echt spannende Teil. Das für 72 Euro ist vom Sandmann signiert. Ja, boah, der Herr Seidel, Alter. Das ist echt ein Schambolzen, ne? Ach ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist der Herr Gollseidel, ne? Frag mich mal. Ich bin relativ sicher. Und er schreibt bestimmt auch gleich, dass das stimmt. Liegen auch gerne bei der Kontrolle am Flughafen in Massen aus. Ja, kann mir vorstellen, dass sie ja liegen bleiben, weil er ja. Je, er meinte vermutlich ja. Rechtschreibkontrolle hat zugeschlagen. Na gut, Ja, und natürlich kommt Mika mit dem Supermesser. Ja, das Wenger-Messer. 4 Meter breit. Ja, genau. 98.000 Euro oder was? Ja, nee, also das kaufen wir erstmal nicht. Nee, so teuer ist das, kostet 800 Euro oder so. Das ist übersichtlich. Das geht auch. Dann, ja, das geht also dann, ja. 800 Euro, ja. Das ist ja Weihnachten. Noch in einen großen Wanderrucksack. Pack das doch auf deine Amazon-Wunschliste. Vielleicht findet sich ja jemand, der das Ding dann kauft. Du arbeitest auch bei so einer vergleichsweise großen Marke. Ihr habt auch so Compliance-Scheiß, ne? Ja. So nix darf über so und so viel Euro sein, dass du es annimmst und. Nein. Nein. Wenn mir jemand was anbieten würde, dürfte ich es nehmen, aber da es bisher nicht vorgekommen ist, gab es keinen Grund für solche Richtlinien. Wieso, wo ist ein Regenschirm her? Wie es gibt in dem Ganzen, aber doch in so einem großen. Nein, ich verteile Werbegeschenke, ich bekomme sie ja. Ach so. In so einem Weltkonzern. Du bist doch noch da, wo du warst, als wir uns kennenlernten, ne? Ja. Und in so einem Weltkonzern. Bist du nicht gewechselt? Bist du nicht VW jetzt? Ja, beides bin ich immer noch. Ach so. Ja, Weltkonzerne. Zwei gleich. V-Welt. Die haben doch bestimmt umfangreiche Richtlinien dafür, oder? Also ihr vielleicht nicht in eurem. Nein, also ich glaube, du verwechselst sowas. Also ich bin ja nicht direkt bei den Konzernen angestellt. Ich bin ja in einem kleinen Laden. Ach stimmt, das ist ja richtig, vor Ort. Ihr seid ja selbstständig, natürlich. Ja. Was aber. Klar, logisch, ihr seid ja gar nicht. Was er aber hatte, sind Regenschirme, geile Teile. Ich erinnere mich. Von Audi-Dinger. Mhm. Ich erinnere mich, die gab es beim Buxtehude-Event, waren die Teil der Preise für. Nee, die haben jetzt noch andere, die sind kleinkariert. Ach, die sind neu jetzt? Ja. Bis 120? Und die sind asymmetrisch, genau. Und die kannst du bis 120 km/h Windgeschwindigkeit noch benutzen. Fürs Cabrio so mal. Ja, gibt ein Werbevideo, da steht der Beifahrer dann bei Tempo 120 auf mit dem Regenschirm. Sieht interessant aus. Allein deshalb muss man ein Auto dieser Marke kaufen. Es gibt Regenschirme dazu, mit denen man mit 120 noch über die Autobahn bremsen kann. Ja, und warum macht man das? Weil es geht. Weil es geht, genau. Ich habe die keine 10 Sekunden gesehen, aber hat der Heike mir das Ding weggenommen, weil sie sagt, gerade bei Wind hat sie endlich mal einen Regenschirm, der was hält. Also, das kommt bei Frauen gut an. So, eine Frage habe ich hier noch. Was hältst du denn von dem momentanen Ton so untereinander überall in diesen sozialen Netzwerken? Ich habe jetzt das A vorher weggelassen extra. Tja. Also sagen wir so, ich suche nicht danach. Also klar, wenn man so auf Twitter so einen Hinweis kriegt, ne, da ist gerade hier so, ne, dann überkommt es mich auch manchmal und ich gucke mir diese Diskussionen an. Hm. Es ist generell so, das ist jetzt völlig unabhängig von Geocaching oder nicht. Ich finde generell, dass es eine Grundform geben sollte, in der erwachsene Menschen miteinander umgehen. Einfach weil es erwachsene Menschen sind. Mhm. So, das ist auch unabhängig von Internet oder nicht. Das ist also, ich glaube einfach, es sollte sozusagen einen Standard geben, den man nicht unterschreitet, auch im Streit. Ja, aber im Internet macht es das natürlich, oder passiert es natürlich schneller, ne? Genau, ganz klar. Man sieht sich nicht, das ist das. Aber ich weiß gar nicht so genau, das habe ich jetzt allerdings auch wieder aus einem der vorhin schon ausführlich genannten Podcasts. Es soll ja auch, also es gibt bei Facebook Gruppen, die so absurde, dämliche Forderungen haben, die so peinlich sind und trotzdem gehen Leute mit ihrem ganzen Namen und sagen, ja, das gefällt mir, kommentieren da auch, schreiben da den größten Mist und sind nicht anonym. Ja. Also nur die Anonym kann es nicht sein, Anonymität kann es nicht sein, sondern ich glaube, es ist diese Abgekoppeltheit. Wenn ich jetzt Arschloch zu dir sagen würde und es richtig ernst meinen würde, hätte ich jetzt eine Reaktion und wüsste genau, wir haben eine Situation, die unkontrolliert eskaliert. Ja, da kann man jetzt so auf Schlag nichts mehr machen, sondern das hat man losgetreten. Ja. Im Internet hast du ja immer das Gefühl, glaube ich, du kannst es beenden. Ja. Einfach indem du sagst, klick und weg ist es. Ja. Vielleicht ist es das eher. Mhm. Und es gibt natürlich gleich die Missverständnisse. Es gibt ja kein gefällt mir nicht. Das heißt, da ist jemand am Meckern und sagt, oh, ich habe ja das und das erlebt, das gefällt mir ja gar nicht, ich bin total traurig. Dann kommen aber erstmal 5 Leute, die klicken, gefällt mir. Wie ist denn das jetzt zu verstehen? Ja, gefällt mir, dass du darüber traurig bist? Das ist einfach ein Problem, systemimmanent. Ja. So wie zum Beispiel der MCK04, unser Gast vor 4 Wochen, der hatte ein Problem mit der Deutschen Bahn gehabt, hat sich dann da auch etwas ausgelassen, kommen natürlich gleich die ersten Leute und sagen, gefällt mir, dass du da gestern Abend an der Bahn hingst und nicht weitergekommen bist. Ja, aber man weiß ja, das kann man so und so verstehen. Ja, aber es gibt schon so Grenzfälle, stimmt schon, da hat er recht, das mir auch schon oft aufgefallen, wo ich selber dachte, klickst du jetzt, gefällt mir, oder könnte man das auch wirklich, ja. Ich finde den Ton in letzter Zeit echt so ein bisschen anstrengend, weil viele doch so aufeinander einprügeln gleich in der Tonart, die gar nicht nötig täte. Vielleicht fällt mir das. Ich streite mich nicht gern, das gebe ich gerne zu. Also ich hasse es, mich zu streiten. Das ist überhaupt nicht meins. Ich streite mich eigentlich gerne, wenn es denn Streit wäre. Also ich muss da ganz hart abgrenzen. Ich finde, Streitkultur haben wir sowieso zu wenig. Aber das meiste ist ja kein Streiten, das ist gegen Gepöbel. Also ja, das ist überhaupt, ist das, was mich so sehr stört. So offene Briefe jetzt gerade wieder hier über Reviewer irgendwo. Das war kein offener Brief, das war eine einzige Beleidigung. Ich meine, was erwartet er als Reaktion dann auf sowas? Das stößt doch keine ernsthafte Diskussion an. Also, schwierig, schwierig. Nee, also ist gar nicht meins. Und hat natürlich auch damit zu tun. Also, ich erinnere mich so, als die Bloggerei gerade so neu war und so, da hat es mir auch manchmal Spaß gemacht, so versucht, so einen Widerstreit der Argumente zu finden und zu gucken, wo macht jemand, ne, so schachspielmäßig, ne, wo macht jemand einen Fehler, weil er jetzt eben einen Seitenstrang beleuchtet, der gar nicht dazugehört. Das kann man dann wieder entkräften, indem man, aber das ist so aufwendig. Das also ist richtig, so, das ist einfach, das zehrt an Kraft und also ne, zehrt Zeit, zehrt Kraft. Also, naja, wenn du es aber, ja, wenn du es aber. Das Interesse dran verloren. Okay, das sicher, aber. Bringt ja nichts nach vorn. Nee, aber also, wenn du es jetzt ein höflicher Diskussionsaustausch ist, dann macht er mir immer noch Spaß. Aber das Problem ist einfach, dass ein Streit heute einfach zu schnell nicht ein Streit im eigentlichen Sinne bleibt, was ja erstmal gar nichts Negatives wäre. Streit gehört einfach dazu. Sondern, dass der immer gleich so ausartet ins Beleidigende. Das ist eigentlich das, was ein bisschen schade ist. Aber vielleicht. Also, was tatsächlich sehr anstrengend ist, Also wir haben ja, oder die meisten von uns haben ja nicht gelernt, dass also was alles zu beachten ist, wenn man nur die Schriftsprache zur Verfügung hat. Ja, ne? Das kenne ich also, auch, das ist auch schwierig, ja. Genau, also man muss sich sehr genau vergegenwärtigen, wo überall Missverständnisse lauern. Das ist einfach ein Erfahrungswert. Ja. Ne, das dauert einfach ein bisschen, bis man begriffen hat, mit was für Kleinigkeiten man Leute total auf die Palme bringen kann, obwohl man es gar nicht wollte. Gar keine Frage. Und da muss man dann eben anfangen irgendwann, und das ist auch, finde ich, wieder sehr aufwendig und hält mich davon ab, man muss sehr präzise schreiben und immer noch eine Denkschleife mitliefern. Immer noch ein, ich will jetzt wirklich nicht bestehen darauf, aber. Ja, ja, ne? Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber. Gibst du 10 Minuten lang Mühe, einen Satz so zu schreiben, dass er nicht missverständlich ist. Und er ist trotzdem. Hast ihn gerade rausgehauen und es dauert 5 Sekunden, bis der Erste sagt, du, das kann doch wohl nicht wahr sein, was schreibst du da eigentlich? Ja. Aber das Problem ist, es wird natürlich auch nicht mehr zurückgefragt. Das wird gleich gefeuert dann. Ja, es wird sofort losgeschossen. Das ist. Ja. Wir haben ja ein bisschen Bildungsauftrag, wir versuchen dann immer mal ein bisschen darauf einfach hinzuweisen. Ist doch scheißegal, über was ihr euch streitet, aber werdet nicht immer gleich ausfallend beleidigend oder. Aber lesen fetzt manchmal. Lacht einfach. Also die Streits anderer zu lesen, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Da habe ich sowas Voyeuristisches im Blut. Das haben, glaube ich, alle, sonst würde das nicht so oft gelesen werden. Was kommt, das merkt man manchmal erst hinterher, dass man auf die Palme gebracht wurde und dann den Hintern in der Hose haben. Ja, dieses Hintern in der Hose haben wird auch oft missbraucht, um einfach. Ach, das ist auch eine Diskussion, da können wir 3 Stunden drüber reden. Das ist dann auch, das führt uns, glaube ich, zu weit weg. Ich hatte mir so eine Handvoll Fragen, habe ich ja nochmal geguckt, muss ich mal, was habe ich denn da? Hast du überhaupt im Moment Zeit zum Cachen mit Umzug und Job und Hausbau? Und na, Hausbau ja nicht Hausumbau, es ist ja eher. Also sagen wir so ganz klassisch nebenbei, ne? Also es passiert mir ja häufiger, dass ich. Also ich gehe nicht gern so für eine Viertelstunde oder 20 Minuten nach Hause irgendwie zwischendurch. Ne? Klar. Das heißt, es gibt ganz oft Momente, wo ich halt tatsächlich morgens aus dem Haus gehe, abends wiederkomme und zwischendurch passiert es dann aber immer mal, dass eine halbe Stunde Zeit ist. Mhm. Und das nutze ich dann gern. Gibt es denn da noch genug bei euch? Dadurch, dass ich relativ viel unterwegs bin, geht's. Und es kommt auch tatsächlich, also nicht so proportional viel wie woanders, aber es kommt auch immer was dazu. Naja, mittlerweile ist das ja auch so richtig. Tote Flecken gibt es ja auch kaum noch. Das war gut, denn die Frage ist so ein bisschen, hast du eigentlich zum Teil schon beantwortet, aber hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Was sind denn so die weiteren Ziele für den eigenen Podcast? Was ist so, ich meine, Cashen wird es ja wohl bleiben, da gehe ich mal von aus jetzt. Aber du sagst vorhin ja selber, dass ihr so, habt ihr überhaupt schon mal Überlegungen gemacht, in welche Richtung es gehen soll? Ob es also ich habe mir um die Anmutung ein bisschen Gedanken gemacht und würde tatsächlich gut damit leben können, wenn man so das ein oder andere Audio-Element noch nutzt. Ja. Ne? Und ich fand es zum Beispiel total interessant, dass es ja offenbar genug abgefahrene, interessante Musik gibt, die man, und sei es hintendran, einfach mal spielt. Ja. Ne? Das, also habe ich mir mal so, wollte ich gerne mich noch ein bisschen umgucken, ob es da nicht nochmal sowas gibt. Für zwischendurch vielleicht nicht, aber so. Dann. Ja, zwischendurch. Dann ist es tatsächlich schwierig. Also ich komme halt, es ist sozusagen, es dreht sich immer wieder im Kreise, weil auch ich empfinde unseren Podcast als richtig gut, wenn Abba und ich gut drauf sind und wir einfach, das einfach von selber in Fluss kommt. Ja. Und eigentlich, was es eigentlich braucht, ist so eine, wenn es mal nicht in Fluss kommt, dass es trotzdem noch unterhaltsam ist. Ja, klar. Das braucht es ja eigentlich. Ne? Weil wie gesagt, wenn so ein Gespräch läuft, gibt immer Leuten, denen das dann zu abschweifend ist, aber da kann ich da nicht ändern. Wenn ein Gespräch läuft, finde ich, dann ist das ja auch so eine Form von, jetzt bitte nicht esoterisch verstehen, von Energiefluss. Ne? Ja, also man spielt sich Bälle zu, es gibt so, ne, gibt so einen ganz eigenen Rhythmus plötzlich und das mag ich gerne hören, bei anderen jedenfalls. Mhm. So geht es mir. Und wie gesagt, eigentlich braucht es nur ein Backup für den Fall, dass beide gerade da sitzen und müde sind. Ja. Einfach nur müde, reicht ja schon. Ja, weiß ich selber, Also ich meine, gut, meckern tut sowieso immer irgendjemand über irgendetwas, das merken wir ja nun auch lange genug schon. Ja, ach, siehst du, die Frage habe ich jetzt echt schon erwartet, wird es noch die 200 werden? Na, wenn ihr nächste Woche einen macht, ist die 199? Also der erste, den wir zusammen machen, ist logischerweise die Folge 199. Ja, ich wusste, wir nummerieren dann natürlich keine Buchstaben. Buchstaben sind ja immer für Sonderfolgen, in der Regel auch nur einer da ist. Also die nächste Folge, die wir aufnehmen würden, wäre ganz sicher die 199. Ich hatte ja ein bisschen darauf gehofft, dass aber über Weihnachten da ist. Ist er aber, glaube ich, nicht. Ah, okay. Insofern, also gibt 2 Möglichkeiten. Entweder wir machen nächste Woche 2 Folgen, dann ist die 200 dabei. Oder wir machen nur eine und dann ist es tatsächlich vielleicht Januar bis die 200. Naja, das ist jetzt auch nicht so. Das ist aber schön zur besinnlichen Zeit nochmal so ein. Deswegen hatte ich auch mit der Sprechstunde echt gesucht, dass ich noch einen finde, der am 23. Zeit. Das fand ich schön, so in Weihnachten rein nochmal einen zu machen. Hat aber auch irgendwie was. Ich liebe dieses Weihnachten, auch wenn ich nicht mehr in der Kirche bin und auch an diesen rundrum alles nicht so. Aber diese Zeit finde ich trotzdem einfach, das hat irgendwie was. Und da muss man einen Podcast machen. Macht mal auch noch einen. Zwischen Weihnachten, Neujahr ist auch noch Zeit. Das sind auch fast alles freie Tage. Ja, nee, ich glaube, da genau ist er im Urlaub. Also der aber. Ja, dann muss er doch gerade auf die Skype. Es gibt ja Möglichkeiten. Ja, da muss man in der Tat. Also weißt du zum Beispiel, wie Tobi Bayer und Holger Klein ihre Dings aufzeichnen? Hier ihren... Ja, die machen das über Skype, oder nicht? Ja? Ist das Skype? Weil die Qualität ist gut. Ne? Also Skype ist eine Möglichkeit und was es noch gibt, ist Zipgate. Das habe ich mir hier auch installiert. Ich habe es bis jetzt noch nicht, hat noch keiner drauf angerufen, aber im Prinzip ist das dann dichter am Festnetz noch als Skype. Also das kann man auch, kann man gut testen. Man muss natürlich eine anständige Anbindung haben. Was ist so? Ich verlasse euch nochmal kurz. Ja, kein Problem. Denn wenn eine der beiden Anbindungen auch nur etwas zu langsam ist, dann hat man einen tierischen Versatz drin. Das habe ich doch mal mit Geomark probiert. Das ging am Anfang, dann gab es einen Versatz, es ist total in die Hose gegangen, wir haben gleichzeitig geredet und haben es gar nicht gemerkt, über mehrere Sekunden, also muss technisch alles passen. Hast du gelesen hier, Sprinterblase, der Sandmann? Ja, wir pumpen den hier voll Kaffee. Nein, wir müssen mal einen kleinen Moment warten, der hat uns mal kurz verlassen, aber wir machen in der Zeit, wir haben viel zu lange gewartet. Wir machen jetzt mal die nächsten drei, wie heißen sie? Wortfindungsschwierigkeiten. Filmdose nennt man das. Genau. Was muss ich? 4 bis 6, ne? Ah, Mädchen, etwas größer beschriften nächstes Mal. Ich bin, oh, scheiße. Der Deckel ist weggeflogen. Piep. Ach ja, Kotausschuss. So, wo ist jetzt die 4 hier? Ist aber... Ich glaube, die hat uns betrogen. Da sind gar nicht alle Zahlen drauf. Ach, hier habe ich die... Nee, das ist die 16. Das ist viel zu weit. Ich habe hier eine 9. Ja, aber ich brauche doch erstmal die 4. Wir haben 3 Stück jetzt erst genommen. Guck mal, und jetzt... was ist das? 24. Moment, hier unten hängen noch welche. 5 ist schon mal gut. Die nehmen wir schon mal. Ist das auch die 5? Ja. Oh, wir fliegen den ganzen Deckel weg. Das suche ich heute Abend. Aber vorher aufmachen gilt doch nicht, oder? Ne, wir haben noch einen 13. Ich habe extra auf euch gewartet, aber ich finde jetzt die 5 und mir fehlt die 4 und die 6. Was ein Scheiß. Du, das... nee, das ist aber die 9. Nee, ich will das jetzt korrekt machen, ja. Los, interviewt noch ein bisschen, ich such mal. Scheiße. Ja, der Marco, der kann podcasten und gleichzeitig twittern, lieber Herr Heckenländer, weil er einfach nicht podcastet. Er sagt einfach nichts. Der gibt hier die Heike. Ja. Die schweigende Marco. Ich denke zwischendurch die neue Frage. Oh, der 6 ist ein großer. Das hört sich auch gut. Der 6 ist ein großer. Ja, wegen Nikolaus. Oh, jetzt fliegt mir alles um die Ohren. Wegen Nikolaus. Ach so. Verstehst du? Ja. Mensch, Nikolaus vergesse 6. ich aber auch. Nikolaus. Das geht nicht auf hier. Ach, scheiße. Ich bin jetzt mal etwas brutaler. Die Heike geben heißt nichts sagen und damit unsichtbar sein, liebes Blackjack-Team. Ach ja, das kennen ja nicht alle, woher auch. So, ich kann diese Schrift-zu-Sprache-Kommunikation ist auch schon so ein bisschen Siri, ne? Bloß andersrum. Also Siri rückwärts. Das ist Früchtetee, den können wir jetzt nicht trinken. Snickers hätte ich. Milka, Eier oder ein Weihnachtsmann, was möchtest du? Ich bleib beim Kaffee erstmal. Ja, und was dazu essen? Nein, nichts. Jetzt fängt ja so an. Ich nehme es einfach mit nachher. Ich nehme ja die Erdnüsse. Ja, was willst du mitnehmen davon? Das, was am, das Größte. Ja, dann kriegst du den. Das meiste. Ja. Super. Und ist vor allem ein Weihnachtsmann von einer Qualitätsschokoladenmarke. Ja, ja. Also das ist mir auch wichtig geworden über die Zeit. Ja, da, schmeckt auch anders. Das hat auch mit Altwerden zu tun. Ja. Früher war es Hauptsache Schokolade und heute ist, ach, ich möchte lieber die. Ja, weil die weicher ist und noch leichter zu beißen ist. Essen, Sex des Alters. Ja, oder warum ist dir das im Alter wichtiger, welche Schokolade das ist? Nein, weil selbst das Rauchen meinen Geschmackssinn nicht hat komplett abtöten können. Ach so. Hat Sandmann ihm Sex gesagt? Nein, ich habe gesagt, Essen ist das Sex des Alters. Achso. Solange es keinen hörbaren Verkehr gibt. Jehova, Jehova. Jetzt wird's aber heftig hier. Was hatte ich hier noch? Ich hatte mir noch irgendwas aufgeschrieben. Was hältst du denn von T5ern? Boah, nicht so laut. Nichts. Das habe ich mir jetzt erspart, weil ich war mal mit ihm klettern. Du hast mich hängen sehen. Ja, das sah ja nicht schön aus. Ich muss es dir so. Also sorry. Stellt euch einfach eine Schildkröte vor mit ganz langen Armen und Beinen und die ist auf den Rücken gedreht und ist ein bisschen in die Luft gezogen, so ein paar Meter. Dann habt ihr ungefähr das Bild, wie das aussah, als ich klettern war. Ich habe da ein Bild von, wer mir genug bietet. Aber es gibt doch auch diese Miethebebühnen. Ja, da habe ich lange drum gekämpft und gebettelt. Rolltreppe im Wald ist ja. Ich habe ja gedacht, das habe ich gedacht, machen die. Deswegen sind Heiko und ich da überhaupt hingefahren. Weil ich habe dich gefragt, du hast gesagt, ja, da kommen die Jungs vom THW, die bringen uns da hoch. Und ich habe das so verstanden, die kommen echt mit schwerem Gerät und fahren die mit einer Bühne da hoch. Und wir sind von Hamburg nach Schwerin gefahren. Ja, toll, das waren Höhenretter vom THW. Und dann ging es ums Pusiken. Was ein Scheiß. Aber mit besonderen Gurten, nämlich nicht nur Hüfte, sondern bis hier oben. Ja. Weißt du, so richtige Gurten. Ja, so ja dass du da nicht Kopf über rausklickst. Wieso, wo hat so ein Ding auch gehabt? Ne? Nee, also T5 ist ja, also ich vermute, du meinst jetzt Bäume, ne? Alles Mögliche, alles, was eben Spezialausrüstung erfordert, also auch Tauchen und. Ja, also Tauchen, also. Und dahin segeln und was nicht alles. Reizen. Paddeln zum Beispiel mache ich total gern. Also sobald ein T5 deshalb T5 ist, weil er auf einer Insel liegt, ist er großartig, stehe ich total drauf. Insofern kann man das pauschal so nicht beantworten. Hey. Was ist denn mit deinem Fahrradfahren geworden? Oh, guck mal, jetzt vergeht ihm das Lachen auf. Auf den Schlaf. Ist das eigentlich Essig da hinten? Oder ja. Das neben dem Ketchup da. Okay, verstanden. Gibt es denn schon einen Ansatz für die CD jetzt? Habt ihr schon eine Planung, eine Grobplanung, wann die kommt? Also viele Sachen, das Konzert interessiert die Leute ja noch. Also gibt ein paar Probleme. Wir haben ganz viele interne Kommunikationen nicht geführt. Mhm. Also wir haben zu dritt geredet, also aber Carsten und ich, aber auch erst gestern Abend. Und ich konnte ganz entscheidenden Menschen, die daran beteiligt sind, noch keine Mail schreiben. Mhm. Und ich habe schon einmal einen Fehler gemacht, etwas über Podcasts zu erzählen, was man erstmal bestimmten Menschen hätte persönlich mitteilen müssen. Und den will ich jetzt nicht nochmal machen. Deswegen kann ich nur sagen, Stand der Dinge ist, wir haben fantastische Bass- und Schlagzeugspuren für alle Titel. Mhm. Wir haben zum Teil großartige Arrangements, die noch der Ausarbeitung bedürfen, also der Umsetzung bedürfen. Mhm. Wir haben wieder unser bewährtes Studio und wir haben einen Zeitplan. Und wir sind eigentlich überzeugt, dass das alles total schön wird. Ganz anders als die erste, aber schön. Und, aber jetzt noch nicht. Und ich habe Schiss vor der zweiten, weil eben die zweite CD halt genau das ist. Du hast das Lied zum Trackable geschrieben, ne, so mein Gefühl. Das Lied zum Trackable an sich ist geschrieben, da kann es kein zweites geben. Das heißt, sozusagen das Themenfeld erweitert sich auf eine Weise, die nicht mehr so unmittelbar ist wie die erste. Ne? Bei der ersten war ja, wie unser Podcast, die lief ja so mit den Entdeckungen. Ne? Wir entdecken das, die Welt des Geocachings und die Besonderheiten und versuchen so also eine Quintessenz davon in Lieder zu packen. Ja, klar. Das ist nur passiert. Also die sind, wie gesagt, so, nennen es Dosenfischen, kannst du nicht nochmal schreiben. Das ist, da gibt es nur den einen. Ja, klar. Aber es gibt doch immer noch wieder ganz neue Sachen. Sei es nur Speed-Dating unter Geocachern und so weiter. Wenn sich daraus eine schöne Geschichte ergibt, klar. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, also ein Lied hat sich jetzt komplett überholt. Also wir haben es trotzdem auf der Platte, aber mein Spiel, ne, ich werde deinen Frosch nicht küssen. Ja, das hat so. Sich tatsächlich, ja. Ja. Da ist das, hätten wir mal schneller rausbringen sollen. Nein, es war ja auf der Homepage ganz lange online. Also war ja, aber so ein Zeitansatz, der jetzt schon genannt werden kann, ist noch nicht wirklich. Wie gesagt, ich will ihn nicht nennen, weil da andere beteiligt sind, die das ich gerne vorher fragen möchte. Also das wisst ihr auch alle nächsten, ne, nächste Woche gibt es dann ja, ne? Gibt es nächste Woche schon live? Nee. Oder wollt ihr gleich live ausprobieren? Oh, Entschuldigung, ich war gerade gefangen hier von im DS-Podcast. Ja, ich weiß, da steht immer noch die Flasche mit dem Essig. Da ging es um Manzi. Da ging es um Manzi vorhin. Ob du Manzis magst. Ach so. Entschuldigung. Und jetzt bitte musst du mich mal wieder. Das ist das Fiese am Chat, ne? Man ist so zack eingelesen. Ja. Nee, ich meine, ob hier. Redet er da? Nächstes Mal gleich. Da gibt es sogar Stalking. Manzi, mal Sandmann. Ob ihr nächstes Mal schon gleich live probieren wollt oder erstmal nochmal so? Das kann ich wieder. Also, ich könnte mir das durchaus vorstellen, aber habe ich eben mit ABBA noch nicht bequabbelt. Mhm. Also, da ist die Infrastruktur jetzt deutlich besser geworden. Dadurch, dass jetzt der Kabel-Internet-Anschluss im selben Raum ist, in dem auch gepodcastet wird, ist man nicht mehr auf ein möglicherweise auch mal brüchiges WLAN angewiesen. Ja, okay. Ne, also live wäre jetzt einfacher, weil man könnte tatsächlich einfach eine Wurfverkabelung machen und den Laptop per Kabel ranhängen und dann direkt. Ja, ich bin gespannt. Und sagt auch rechtzeitig Bescheid, dass wir auch da sind. Und dass wir nicht gleich einen Tag irgendwas legen. Was ich übrigens auch total interessant finde, ist Flatter. Also auch euer Experiment damit. Mhm. Also Flatter wird immer interessanter. Wir haben es ja wieder rausgeschmissen, weil es, glaube ich, so, also erstmal einmal auch die gleiche Ungeduld, die euch auch getrieben hat, ne? Ach, ist ja, Gott, nee. Ne, also rausgeschmissen haben wir es tatsächlich wegen steuerlicher Geschichten. Aha. Also gar nicht die Ungeduld, weil ich habe das von vornherein gesagt, dass mir egal ist, ob da Geld reinkommt. Ich fand die Idee gut und will das unterstützen. Und das ist, sehe ich eher als Werbung bei uns. Mhm. Aber das Problem war, dass irgendwann aufkam, wenn du dir einen Flatter-Button darauf setzt, ist das steuerpflichtig. Erst wenn du vierhundert Geld. Ja, erst, ja, wenn, erst wenn du ja. Das ist ja eine Einnahme. Ich meine. Na, es wurde auch gesagt, ist das nur eine Spende oder musst du es wirklich versteuern? Und das war gar nicht so ganz klar. Und du bist in dem Moment, wo du da einen Flatter-Button drauf hast, hast du auch das Risiko, dass du wie ein gewerblicher Blog behandelt wirst. Mhm. Und da habe ich gesagt, das schmeißen wir erstmal weg. Das will ich erstmal forschen, wie das genau funktioniert und wie man es absetzen muss. Jetzt habe ich gesehen, okay, ich muss irgendwie so eine Gewinnermittlung machen. Nicht mal das habe ich gemacht. Ich habe das in der Steuer einfach unter sonstige Einnahmen oder irgendeinen Scheiß eingetragen. Also immer, wenn sie kommen, kann ich sagen, sorry, also habe ich vielleicht falsch eingetragen, aber ich hab's eingetragen. Was reden wir da? Bei uns sind es jetzt irgendwie 12 Euro und 10 Euro muss ich ausgeben dafür. Also da geht es wirklich eher um so eine Anerkennung. Das ist eher, da geht es um die Zahl. Ja, das genau finde ich interessant daran. Mhm. Und das fand ich, also jetzt haben wir tatsächlich 20, 30 Klicks gekriegt da. Das ist jetzt nicht die Welt, aber das finde ich einfach schön. Und wir werben damit gleichzeitig ein bisschen für Twitter, also für Flatter. Das, ich finde es eine gute Sache, ja. Muss ich ganz anders, das ist eine völlig verrückte Nummer. Nee, aber wir sind, ich weiß nicht, wer bei uns ins Impressum geguckt hat, dem ist es ja aufgefallen, wir sind zwischenzeitlich zu einer GbR geworden. Ah, okay. Also weil es einfach sozusagen 2010, als wir die ersten CDs verkauft haben, haben wir ja schon angefangen, Geld anzusparen für die nächste CD. Aber man kann ja in Deutschland nicht einfach so Geld ansparen. Nee, das stimmt. Ne, und das hat uns unser Steuerberater nachhaltig klar gemacht, dass das nicht so einfach ist, wie wir uns gedacht haben. So von wegen einfach, wir legen das auf ein Konto und wenn wir das nicht ausgeben, dann ist das ja gar nicht da. Ja. Es ist doch da, sagt das Finanzamt. Und das holt es auch gerne. Genau. Und die einzige Möglichkeit, das jetzt auch untereinander sauber hinzukriegen, war jetzt eine GbR zu gründen. Und schon sind wir wieder bei dem Schweizer Konto. Geld, das da ist und dann irgendwie doch nicht da ist. Ja, und CDs, die verkauft werden, das ist aus der Schweiz auch durchaus geläufig. Nee, kennt man irgendwo, ja. Wird es dann auch wieder mal Einzellieder geben? Ja. Wann? Weiß ich nicht. Weil ich gestehe ganz offen, also für mich waren immer noch die ersten da auf dem Sofa mit der Klappe, das fand ich immer noch die schönsten. Da würde ich mich mal wieder darüber freuen, wenn davon mal so ab und zu mal eins rauskommt. Konzerte ist ganz klar, die macht ja auch schön weiter, das ist für mich sowieso zu voll, aber für mich könnte auch einmal im Jahr wieder so ein Einzellied rausbringen. Ich glaube, da bin ich nicht alleine. Nee, ich habe da durchaus Bock drauf, ja. Also es gab auch schon ganz viele Ideen jetzt wieder, also gibt's. Jetzt haben wir Zeugen. Was haben wir noch? Wie ist die Entwicklung in Schwerin? Ohne Ado, habe ich mir mal so nochmal notiert. Das war für mich so der letzte, den ich erkannte eigentlich, muss ich gestehen. Ja, also du hast ja die Nach-Ado-Zeit selber schon erlebt. Also du warst ja in den Möbelwerken. Ja, macht der da noch viel, der das versteckt hat? Also Möbelwerke habe ich noch gemacht, aber sonst habe ich da ja nichts mehr mitgekriegt dann. Also ich gebe zu, was sein Cash-Verhalten, also selber sammeln, weiß ich nicht. Ja, ich meine jetzt auch Corona-mäßig. Und neue, so super besondere Caches sind mir, wenn sie gekommen sind, durchgerutscht. Also, ich glaube, es ist halt, also bei einem, der hat aber vermutlich nicht lange überlebt, bei einem Cache, den ich probiert habe, von einem sehr bekannten Owner bei uns auf der Ecke, war es dann einfach so, dass der 5 Finden gelegt hat. Mhm. Also es war ein Cache, wie man ihn, wie gesagt, heute nicht mehr zwingend veröffentlichen kann. Also, und um das eben nicht so deutlich zu machen, haben sie halt Finden gelegt ohne Ende. Ja, okay. Und wenn du das als Sucher dann irgendwann mitkriegst, Finte, ja, da reicht's und auch. Da soll es wirklich reingehen, dann sagst du, nee, das hat ja einen Grund, warum man da keinen legen sollte. Da will ich gar nicht unbedingt rein. Da wohnt ja jemand oder so. Nur mal am Rande Heckenländer, ja, das ist der Ado. Er hat hier gerade das Profil, der hat ja auch schon ewig nichts mehr gemacht. Ich habe mal drauf geguckt gerade, der ist ja auch schon lange raus. Ja. Ja, also ich weiß, dass es ihm, am Herzen liegt, ist jetzt Quatsch, aber also er verfolgt die Szene noch. Mhm. Wir kennen uns ja, wie gesagt, privat, auch abseits des Geocaching. Und ist ein entspannter, netter Typ, aber ich glaube, für viele war ja auch diese Nische Geocaching unglaublich wichtig. Ja. Ne? Also eine Nische, in der man etwas erreichen ist das falsche Wort, weil es gibt ja keine Gummipunkte, keine Waschmaschinen und so, aber in der man sozusagen mal was Tolles machen konnte, mal einer Form von Kreativität freien Lauf lassen, die man woanders im Leben nicht los wird. Mhm. Und als es dann aber Massenphänomen, ne, das hat, glaub ich, viele abgeschreckt. Ja, tut es auch im Moment noch, muss man sagen. Merkt man, dass viele da im Moment... Das ist natürlich schizophren. Du stehst irgendwo in der Öffentlichkeit, versuchst heimlich deine Dose zu finden, aber jeder Muggel, der vorbeikommt, weiß, was du da machst. Ja, das ist mittlerweile tatsächlich so. Eigentlich gibt es da nicht mehr so. Aber es gibt im Moment, habe ich das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob das positiv oder negativ sieben soll, aber schon fast, also jetzt mal übertrieben gesagt, eine Schwemme an sehr guten Caches, weil jetzt scheinbar im Moment so ein Wettkampf der Owner stattfindet, habe ich mal das Gefühl. Also da wird echt aufgefahren. Also es gibt im Moment echt Scheiß-Caches und es gibt weit über Durchschnitt liegende Caches, aber diesen leider gibt es diesen Durchschnitt nicht mehr, den ich gar nicht so übel fand. Der verschwindet so ein bisschen im Moment. Also da versucht die eine Hälfte der König, der Owner zu werden. Das, also diese Selbstdarstellung ist das falsche Wort, aber dieses Bedeuten wollen im Cachen ist echt extrem geworden. Jeder will irgendwie auf irgendeine Weise was bedeuten und das merkst du auch bei den Ownern mittlerweile. Das ist ganz komisches Ambiente so zur Zeit. Siehst du auch bei den Podcasts, die schießen im Moment wie die Pilze aus dem Boden. Ja klar, jetzt ist auch Winter. Warten wir mal auf den Frühling, wie viel da übrig bleibt. Aber merkst das auch bei, muss ich echt sagen. Also, was ich ja in Schwerin immer schon sehr geschätzt habe, am Cachen in Schwerin, ist, dass eben dieser Durchschnitt da ist und eine hohe Qualität hat. Mhm. Also, dass du viele kleine Perlen findest. Ne? Also, gerade jetzt ist auf einem Teil des Buga-Geländes ist nochmal ein sehr schöner Multi zu finden, wo du einfach halt Reißzwecken in bestimmten Kombinationen finden musst. Mhm. So, und ein super Final aber dazu. Doch nicht etwa großartig. Aber doch nicht in Baum gedrückt. Ja, natürlich nicht in Bäumen. Also, das geht ja also, ne? Oder eben, dass der einfache Tradi dann, ich weiß, das ist heutzutage nichts Besonderes mehr, aber dass der einfache Tradi dann halt ein Vogelnest ist mit, aber deutlich mal sichtbar als nicht echtes Vogelnest. Also ja, da achtet man auch. Nicht, dass man alle Vogelnester umdreht. Es wird auch ein bisschen übertrieben also, wieder in der Richtung, ja. Das wird brauchen, bis es alles sein Maß gefunden hat. Nee, also wie gesagt, in Schwerin gibt es einfach auch schon, dadurch, dass die Stadt so viel Wasser hat und ja doch irgendwie fetzig aussieht, gibt es einfach viel schönen Durchschnitt, total schön. Und Owner, die ganz liebevolle Dosen machen. Kommt gerade nochmal die Frage nach den neuen GC-Podcasts. Ja, gibt's welche? Ich kann jetzt aber überhaupt nicht, jetzt mal völlig unabhängig davon, ob die gute oder schlecht sind, das kann ich nicht beurteilen. Es gibt zum Beispiel einen im wie heißen die mit den 5-Minuten-Podcasts? Aus dem Allgäu. Stimmt, habe ich auch gesehen, ja. Ja, die macht aber 5-Minuten-Podcasts. Den Hike and Sieg zum Beispiel. Hike and Sieg, die sind auch noch gar nicht so lange dabei. Welche sind das denn noch? Ah, da gibt es ja aber diese Süffelliste, da findet man die. Und also genau, auf den wollte ich auch gerade verweisen. Ich weiß nämlich auch gerade die Namen nicht dazu auswendig, aber ja, genau, Podcast-Quickie. Was Süffel macht, ist da wirklich sehr praktisch, halt eben diesen einen Feed immer wieder zu aktualisieren. Ja. Und wenn man sich den halt einmal in einen Feedreader packt oder in einen... Ja, grünen Forum nach Süffel suchen. Ja. S-U-E-F-F-E-L und dann kriegt ihr eine klasse Übersicht. Also es gibt dann auch noch eine Übersicht, die sogar anzeigt, in welchen Orten das liegt. Da vergesse ich immer wieder. Bei stimmt, welcher Seite. Wer hatte das gleich gemacht? Ach verdammt, das finde ich auch so klasse gemacht. War das sogar auf Team Z? Ist das vom Z-Team hier? Das kann doch das Team Z einfach sagen. Ich glaube, ja, nee, die sind, glaube ich, heute nicht dabei. Der hatte, glaube ich, keine Zeit, oder? War doch dabei. Keine Ahnung, auf jeden Fall, da gibt es so 2-3 Übersichten und da kann man sich das wunderbar angucken. Und da gab es wieder so 2-3 neue, da fiel mir das auf. Dieser 5-Minuten-Podcast halt. War ja mit großen Worten angetreten erstmal da. Der einzige Podcast, bei dem man nicht einschläft. Das fand ich, das hat mich ja doch gereizt. Ich gestehe es ja. Ah, Team Z ist gerade auf FTF-Jagd. Nein. Ja, Frechheit. Ja gut, das also, ich wundere mich sowieso mal, ehrlich gesagt, dass die Leute so lange durchhalten. Na gut, er zeichnet. Ich war ja gestern mit der Dienstagsrunde cachen. Er zeichnet im Moment gerade nicht mehr auf. Schönen Gruß auch an die andere Truppe, die wir da getroffen haben, die uns dann mit passendem UV-Licht ausgeholfen haben. Das war unangenehm. Die Grundausstattung nicht beisammen. Wir hatten es ja mit, wir haben es nur viel zu spät eingesetzt. Und wir hatten Glück, dass eine Viertelstunde nach uns eine Truppe den gleichen Cache gemacht hat. Meier Clan, Friesede und Moin Moin Hamburg waren da. Schönen Gruß dahin. Wir haben uns dadurch viel Arbeit erspart. Wir hätten nämlich sonst die ganze Runde nochmal latschen müssen. Also wir haben einfach das UV-Licht nicht benutzt haben. Wir haben eben unabhängig davon. Was ich sagen wollte, Razzi hat erzählt, dass du, Jörg, ihm 20 Minuten bei einem FDF zuvor gekommen bist, deinen Namen da zu lesen, weil du machst auch kaum noch FDFs. Ja, das war, weil ich montags frei hatte. Ach so. Und montags morgens kam die Nachricht und das war in Dersdorf. Ja, ja. Auf den Baum klettern. Wir haben übrigens, wir haben also, ja, die Konserve tut mir ein bisschen leid. Der jährliche FTF war das dann. Wir nehmen übrigens gerade nicht mehr auf. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das am Ende zusammenschneide. Die Karte ist voll, sagt er. 32 GB Karte habe ich gewechselt gegen eine 8er, da ist was faul. Vielleicht hast du den Papierkorb nicht gelöscht. Doch, hier. Vielleicht kann der nämlich nicht mit einer 8, mit 32 umgehen. Dann hätte er aber von Anfang an nicht aufgenommen. Ja, dann hätte er sie gleich gar nicht. Ja, das erkennt ihn nur als 8 GB Karte. Ja, das meine ich. Habe ich noch nie erlebt, echt. Also er kennt sie gar nicht, oder? Also er soll mit 32 umgehen können, aber er hat ja mir... ist ja auch alles Orakel, wissen wir ja nicht. Er hat mir gerade gemeldet, dass die Karte voll ist und das haben wir nämlich letztes Mal auch gehabt bei 2 Stunden 15. Na, mal gucken, ob du vom Sandmann die 9 Stunden Nacharbeit toppen kannst, weil du musst jetzt ja das von der Karte, wo der Anfang vernünftig ist, zusammenflicken mit dem, was 1000 Mikes jetzt gerade für die Konserve aufnimmt. Ja, genau. Das wird... das geht relativ fix. Und ich möchte kein Knacken bei dem Übergang hören. Das kann ich rausnehmen. Ich muss mal eben gucken, ob er, wenn was passiert, wenn ich jetzt auf Rekord drücke. Nee, Memory Full, der sagt tatsächlich, die Karte ist voll. Das ist heute ein Tag, also technisch sind wir heute richtig weit vorne, muss ich sagen. Also es geht so alles schief, was schief gehen kann. Nimmt 1000 Mikes noch auf? Keine Ahnung. Wir hoffen es. Am Anfang hat es nicht aufgenommen. Wir hoffen es. Oh. Also, naja. Limitierung auf Fett ist natürlich nochmal, ja. Nee, aber war eigentlich richtig formatiert und alles. Also hier siehst du sie auch. Oh, ich guck mal auf die eigene. Die Karte wird ja von dem Gerät selber, guck mal, belegter Speicher 1 GB, freier Speicher 30,8 GB. Ja. Aber er behauptet, das Ding ist voll. Vielleicht nimmst du ja in besonders hoher Qualität auf. Hast du ja vielleicht 96 Kilohertz? Ja, selbst wenn ich das machen würde, ich nehme sogar einen WAV auf. Ja, gut. Ja, aber er hat nur 1 GB voll. Siehst du ja hier, FAT 32 hier. Das Ding formatiert er hier drinnen, aber das heißt, das Gerät hat das auch selber für sich formatiert. Der kriegt nicht über 1 GB da drauf. Also zur Beruhigung, auf der schweigenden Mehrheit bei 1000 Mikes höre ich noch ein Echo. Also da wird gerade gesendet und damit haben wir da auch ein Backup. Gut, dass er das Ding auch mit FAT formatiert, 432 formatiert hat, dann erklärt sich das langsam so ein bisschen. Ja gut, unsere technischen Schwierigkeiten sind nichts Neues, das kennen die Leute. Naja, wir fangen einfach von vorne an, würde ich sagen. Wir reden das nochmal ab, ja. Ja. Nein, ich glaube auch, wir kriegen das noch. Maximale Pfeillänge, fragt MB gerade. Ja, das kann natürlich sein. Ich werde jetzt mal tatsächlich mal mittendrin eins probieren. Geil. Der Herr Seidel ist doch Pastor von Beruf. Und das ist wirklich süß. Kürzlich wollte ich bei einer Hochzeit den Gottesdienst stoppen, weil die Videokamerakarte voll war. Das ist ziemlich das großartig. Das sind die Typen, die auch im Netz rumpöbeln. Genau die sind das. Die auch sagen, Fahrer, raus hier, das muss man hier. Halt mal an, ja. Also nicht bewegen. Ich muss Anschluss schneiden nachher. Nicht bewegen. Das ist ja richtig. Jetzt muss ich mal eins gucken. Jetzt werde ich mal, wir müssen nochmal jetzt, tut mir leid, wenn ihr da draußen ein bisschen irritiert seid, aber wir versuchen jetzt einfach mal dieses technische Problem online wieder zu beheben. So, Enter, okay. Aber so eine Situation bringt doch auch einen erfahrenen Redner dann sicherlich schon etwas durcheinander, oder? Der jetzt bei dieser Zeremonie ist, da erwartet man doch nicht eine Unterbrechung aus diesem Grunde. Nee, da bist du fassungslos. Ja. Da bist du, glaube ich, für den Moment fassungslos und willst nicht mehr ans Gute im Menschen glauben, selbst wenn es beruflich müsstest. Dann musst du den Faden wiederfinden, die Stimmung muss dir irgendwie gerettet werden. Oh, ja, das war wieder der entscheidende Hinweis. Wer war das? MB? Vielen, vielen tausend Dank. 1 GB. Das heißt, jetzt nimmt er weiter auf. Cool. Ja. Also, liebe Konserve, wenn euch so, euch fehlen jetzt 3-4 Minuten, das war wirklich nichts Wesentliches. Uns ist einfach die Karte vollgelaufen. Beziehungsweise war die Karte gar nicht voll, sondern man musste ab 2 Stunden 20 muss man anfangen, neu aufzunehmen. Das ist ja beknackt. Also ich kann jetzt natürlich Hochzeit und Beerdigung ist jetzt im Chat noch dazugekommen, auch nicht toppen von der Geschichte her. Aber gefühlt habe ich mich mal so bei einem Literaturkreis, ich war eingeladen, bei einem Literaturkreis zu lesen und hatte natürlich erwartet, ein besonders aufmerksames Publikum vorzufinden, mir auch gar keine Sorgen gemacht, hatte meine besten Texte bereitgelegt und mit dem Besten begonnen, natürlich, wie sich das gehört. Und der Beste beginnt mit, das hört man jetzt hier nicht, ne? Also da läuft der Fuß mit als Rhythmusmaschine. Ne? Der gibt dem Text Rhythmus. Mhm. Ich war noch nicht durch den Text, den ich persönlich, muss ich jetzt mal, sehr atmosphärisch finde. Ich war noch nicht ganz durch mit dem Text. Da paulte mich aus der ersten Reihe eine Frau an. Ich möge das doch gefälligst mit dem Fuß. Das möge ich doch mal lassen. Das sei doch schrecklich. Das würde doch furchtbar nervös machen. Und da war ich, also nicht nur, dass der Rest der Lesung auch gelaufen war, emotional, war ich da ehrlich gesagt so ein bisschen fassungslos. Das kann ich mir nicht mal vorstellen. Müssen wir weiter, weil ich suche noch die neuen. Nein, ich muss das nicht kommentieren, wenn ich hier die Dosen suche. Erzähl mal. Nee, also außerdem kann ja Marco jetzt auch überhaupt nicht das Mikro hinhalten, denn der muss mir ja noch einen Kaffee eingießen. Bitte. Ist so. Also ich habe hier Trolli, Shure Glowworms. Cool. Nicht schlecht. Willst du mal was Ausgefallenes? Nee, das sind ja, Entschuldigung. Ich komme gerade nicht ans Mikrofon. Also ich hätte sonst noch Lachgummis oder ein Bounty. Für dich das Bounty. Ja, natürlich. Bounty. Bounty finde ich großartig. Nee, das ansonsten Gummis hier kannst du mir nicht so. Bevor ich dir das in Kaffee schmeiße. Hier, du kriegst beide. Ich mag die nicht so. Das heißt, jetzt haben wir bis Nummer 9. Hier ist die Kuh, die musst du aber selber da rein. Ja, ich probiere es. So, jetzt haben wir bis Nummer 9 alles durch. Jetzt haben wir sie auch alle ganz schön schon leiden lassen. Haben wir denn jetzt noch was wir nochmal besprechen müssen? Was machen die denn eigentlich alle? Die spielen mit sich selber. Ich bin ja nicht mit einer Botschaft hergekommen. Ich wollte nur unbedingt mal wieder ausgiebig zu Menschen reden. Ja, also ich glaube, da sind wir ganz gut dabei. Also das kann man nicht anders. Ich weiß nicht. Es war mir nicht wichtig, was. Ja, auch ich denke, wir beide gehen ins Bett. Wir geben ihm noch ein Buch. Das sind bestimmt Lachgummi, sage ich, das Gegenteil von Weingummi. Ja, stimmt. Die Frage ist durchaus berechtigt, ja. Wir haben schon 13 Mal so ein Herzen bekommen. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich ehrlich gesagt bedeutet, aber. Ach so, man kann diese. Guck mal, man kann auch, wenn das gute. Wenn dir der Kommentar gefällt. Genau, dann kannst du dem ein Herz geben. Das heißt, wir haben gar nicht so viele Herzen bekommen, sondern die Kommentare. Das ist ja spannend. Ach, Herr Seifer, desgleichen. Wie? Jetzt zieht er sich schon zurück nach nur 2,5 Stunden. Oh Mann, wozu habe ich denn die neue Karte gekauft? Die ist für 16 Stunden gut. Also. Herr Seifer kann ja mal wieder ein paar Schienen nach Schwerin transportieren. Was für Schienen? Das ist ein Insider. Ach so. Frau Zahn, das sagt mir jetzt nichts. Nee, guck mal, es hat also sozusagen dein Impuls hat jetzt auch mit sich gebracht, dass die, genau, dass, ne, dass die Kollegen hier im Chat, die freundlichen Sendungsunterstützer, auch so vom Gefühl her sagen, ach, ja, jetzt wäre mal so ein Moment. Habe ich auch das Gefühl. Die Sendung zu beenden. Naja, ich meine, wenn ich da jetzt 2,5 Stunden gesessen hätte, wäre ich jetzt auch langsam müde. Zweieinhalb Stunden ist fett, ne? 2,24 ist wirklich fett, das haben wir, das ist ein neuer Rekord. Aber jetzt wissen wir auch mit der Karte, dass die also trotz 32 GB, dass wir eine kurze Unterbrechung müssen machen nach 2 Stunden, 15 Minuten. Das haben wir jetzt gelernt. Der Konserve fehlen dann 5 Minuten. Die schneide ich jetzt ehrlich gesagt nicht aus dem Live-Teil raus. Da haben wir eh nur wirres Zeug erzählt. Ja, das ist okay. Wir werden jetzt noch in Ruhe kurz nochmal den Weihnachtskalender bis zum 13. zu Ende plündern. Liebes Vielweib, dafür nochmal vielen Dank. Der Sandmann will nur rauchen gehen. Nee, also das hätte auch so können. Das wäre auch so. Wurde mir erlaubt. Eben, also das wäre. Aber in der Zeit hätte ich ja nicht reden können. Ja, naja, das Kabel ist ein bisschen kurz. Irgendwo habe ich noch 30 Meter Kabel. Also das lösen wir noch, ne? Auf lange Sicht ist das noch ein Projekt. Ja, aber die sagen auch schon alles tschüss. Ich sage auch, guck mal, vielen Dank kommt auch schon. Also das, ja. Wir haben euch jetzt auch lange genug gequält. Wir danken allen, dass ihr so lange, die waren fast alle bis zum Ende dabei. Ja. Ja. Vielen cool. Dank für eure Geduld und Leidensfähigkeit. Viel, und nochmal echt Entschuldigung für die, die jetzt alle live zuhören wollten und nicht konnten, weil das alles zusammengebrochen ist, die Technik. Aber wir hatten da echt keine Einflussmöglichkeiten. Beim nächsten Mal sind wir aber wieder auf 1000 Mics und ich werde denen kräftig in den Hintertreten dafür. Ja. Hat jedenfalls volle Pulle Spaß gemacht. Das ist, also größeres Lob können wir glaube ich nicht kriegen. Dann können wir jetzt Tschüss sagen. Haut drin, Jungs und Mädels. Genau. Ach, jetzt habe ich unsere Abschiedsmelodie gar nicht. Kannst du die sonst noch irgendwie abspielen? Ich versuche die mal jetzt, müsste die auch. Hast du auf Tastendruck machen? Ich kann auch auf das ja. Mal eins seiner neuen Lieder eben auf der Gitarre zupfen hier. Nee, jetzt müsste die rein. Stop and save. Zack. Der speichert das auch irgendwie, aber ich glaube, das kann ich gar nicht downloaden in der Freeware-Version. So, und jetzt muss ich bei 1000 Mics auch nochmal Schluss machen hier.